Melon. Liebe Freunde, snackt ein Lembasbrot, sippt euren Endtrank und lehnt euch in euren Hobbithöhlen zurück, denn wir sprechen heute über die 8. Folge der 2. Staffel von The Rings of Power. Und wir, das sind Xenia und Jonas, die Herr der Ringe-Nerds eures Vertrauens. Und damit herzlich willkommen zu Cinema Strikes Back. Heute haben wir natürlich wieder viele spannende Dinge mitgebracht, unter anderem Fragen wie: Was war nochmal diese Elbenstadt, von der Ada da redet? Ist der dunkle Zauberer Saruman? Wie kommt Nazil in Elendils Hände? Wer ist dieser Manwë, von dem der dunkle Zauberer spricht? Und was halten wir vom Balrog-Angriff? Und wie traurig sind wir über den Tod des Ork-Daddys? Ich spoiler jetzt nicht. Ja, ich spoiler jetzt nicht. Ihr habt es vielleicht gemerkt, wir sind diese Woche ein bisschen später dran. Wir sind schon in der nächsten Woche. Das hat einen ganz einfachen Grund. Es hat einfach nicht geklappt. Wir wollten eigentlich am Mittwoch aufnehmen. Aber dann hat uns auch noch der Feiertag dazwischen gefunkt. Und deshalb sind wir erst hier am Montag versammelt. Deshalb sorry dafür, aber es ist ja trotzdem gekommen. Ja, ich hoffe, jetzt juckt es noch jemanden. Aber uns juckt es auf jeden Fall. Und wir müssen natürlich die letzte Folgenbesprechung mitnehmen. Ja, also du hast ja auch in die Kommentare geschaut und ich habe, glaube ich, noch nie so ein gespaltenes Lager gesehen wie bei dieser Folge. Ja. Es gab das größte Lob überhaupt, aber auch so viele Leute, also einige Leute fanden die Folge auch überhaupt nicht gut und wir waren ja irgendwie so ein bisschen zwischendrin. Ja, ich finde auch, dass es diesmal nicht so ganz einheitlich war wie die letzten Folgen immer, dass es so alle feiern. Ich fühle mich dann so ein bisschen wie so ein Kriegsberichterstatter. Ja, voll. Zwischen den Fronten. In den Schützengräben finden wir uns. Ich fand auch aber viele Kommis, die ich da gelesen habe, sehr lustig. Und ich habe ein paar mitgebracht, die mich wirklich zum Schmunzeln gebracht haben. Leg mal los. Ich habe einen von Benjamin-PR5FS. Er hat geschrieben, das ist jetzt sehr kurz, ich hoffe, ich kann es gut rüberbringen. Aber wir haben ja darüber gesprochen, dass die letzte Folge vom Titel her ja so ein bisschen dumm ist. Weil sie einfach ja, oder vorletzte, wo ist er? Ja. Und dann hat er geschrieben, Folge 8, Doppelpunkt, da ist er ja. Das war nicht irgendwie lustig. Ja. Gary 217 hat geschrieben, CSB. Wir haben unser, also das ist quasi ein Zitat von uns, wir haben unsere Struktur überarbeitet, damit die Folgen nicht mehr so lange sind. Auch CSB, über 3 Stunden Folgenbesprechung. Ich weiß nicht, wie es dazu kommt, aber heute schaffen wir es. Heute waren wir unter 2 Stunden. Oh Gott, verspreche ich nichts, was wir nicht halten können, aber ja. Ich finde es auch gut, dass die Leute schon sehen, wie lange es ist und wir noch nicht wissen, was auf uns zukommt. Ja, total. Das ist eigentlich, wir müssten so Clownsmasken Photoshop bekommen aufs Gesicht, sobald wir so diese 2 Stunden 30 Mark überschreiten. Ja, in irgendeinem anderen Leben halten wir es nochmal kurz. Ich habe noch einen Kommentar von Nethmagor-G9C. Irgendwie ist das voll der Trend, dass so Leute noch mal so ein paar Buchstaben ans Ende packen. Wenn alle Namen besägt sind. Ja, wahrscheinlich. Wenn Sauron ein Festival veranstalten würde, würde der Headliner genauso klingen wie der Song im Abspann. Sauron präsentiert Mordor Metal Madness mit Acts wie Billy Elbisch, Sam 41, Witch Kings of Leon, Fettes Lambasbrot und Gandalf Against the Machine, Baus vor Boromir und so weiter. Nicht schlecht, finde ich gut. Ich fand es sehr lustig auch, ja. Also gute Namen für Bands. Beim nächsten Kommentar wusste ich nicht so ganz, ob das jetzt ironisch gemeint war oder ob das ernst ist. Deshalb, sorry. Hast du wieder was mitgebracht, wo man uns beleidigt? Nein. Achso. ATH713 zweit geschrieben, wenn man sich über die Logik keine Gedanken macht, ist es die beste Folge bisher. Okay. Ja. Ich finde, da muss man gar nichts mehr zu sagen. Hör den ersten Teil des Satzes, dann, ja. Wir sind ja eine Logikmenschen. Ich und Logik. Logisch ist Englisch bei mir nicht ausgeprägt, aber so viel reicht es dann. Also dafür reicht es dann noch, um zu verstehen, dass Rings of Power keinen Sinn ergibt. Es hat mich auch so im Nachhinein noch viel wütender gemacht, dass die Orks im Sonnenlicht auf die Stadt zugestürmt sind. Oder ich habe da auch noch in einem Reddit-Forum tatsächlich auch noch mal ein paar Diskussionen mitbekommen. Ja. Und auch darüber, da haben wir noch gar nicht drüber geredet, dass Ada in einer Szene aussieht, als hätte er per CGI sein Gesicht wurde nachgestellt. Also weil das so ganz künstlich gewirkt hat. Ja. Da haben Leute darüber debattiert, ob das jetzt so im Nachhinein in der Postproduktion so war, dass der Schauspieler Sam Hazeldine vielleicht irgendwie, dass sie was nachshooten mussten und dass er irgendwie an dem Tag nicht konnte oder dass es nicht fürs Make-up gereicht hat und so. Und da gab gab es noch so ein ganz, ganz viel Trubel drumherum. Okay. Haben wir irgendwie auch nicht gesprochen, aber wenn du dich an die Szene erinnern kannst. Nicht die Szene, wo er geheilt wird? Nicht das, jetzt das in dieser Folge. Das in der Folge, ne? Genau, sondern in den Folgen davor gab es so ein, zwei Szenen, wo so er schon so künstlich aussah im Gesicht. Musste ich nochmal reinschauen, okay. Ist mir jetzt im Nachhinein nicht. Es kann doch einfach sein, gegeben. Dass es so komisches Color Grading ist. Oder das war oder so. Im Stream gerade die Qualität schlecht. Ja, oder das. Oder zu gut, zu gute Qualität. Hast du noch was dabei? Ja, ich habe auch noch einen Kommentar von TomT6963. Mit Elendil habe ich echt meine Schwierigkeiten. Ich finde, er sieht aus wie eine Kreuzung von Steven Seagal und Markus Söder. Und den kann ich nicht ernst nehmen. Und ich finde, seitdem dieser Mensch das gesagt hat, ich kann es nicht mehr sehen. Ich habe das auch gelesen und es ist schwierig, das jetzt nicht mehr zu denken. Oder, weil ja. Ich bin so, Markus Söder, er sieht voll aus wie Markus Söder, dieser Schauspieler. Und ich fand das extrem lustig. Ja. Hast du noch einen? Ja, Uglorious hat geschrieben, man kann sehr, sehr viele negative Punkte finden an der Folge. Da drehe ich es lieber um, suche etwas Positives. Sie haben Holzstücke vor den Verwüster gelegt, damit er nicht im Matsch versinkt. War ein schönes Detail. Jetzt finde ich die Folge gut. Ja. Die Holzstücke vor den Verwüster. Es gab doch ein bisschen Logik in der Folge. Ja, okay. Ja, da haben, ich stelle mir das auch so vor, wie das war, so am Set. Weißt du, alles geht so drunter und drüber und niemand hat mehr einen Plan von, was da gerade abgeht. Also so wie, ist jetzt auch vielleicht sehr drastisch. Kennst du diese Szenen aus den Produktionsvideos zu Der Hobbit, wo Peter Jackson mal in diesem riesigen Set drin sitzt und einfach so die, ja. Die Hände über den Kopf schlägt und du spürst richtig, dass er gerade keine Ahnung hat, was abgeht? Ich habe auch vollsten Respekt für alle Leute, die eine Schlacht inszenieren müssen, weil das ist auch arschviel Arbeit und das ist so krass, weil das verlangt ja so viel Organisation ja. Und so Raumvorstellungen und so Planung und sowas. Ja, hier hat es ja nicht so gut funktioniert. Oder stelle ich mir so vor, wie so ein Intern oder so ein Praktikant. Und da so Holzstücke vor dem Verwüster. Ja, sonst der wird direkt in den Writers' Room abgegradet. Oh ja. Jetzt finden wir aber nächste Staffel wird mega gut, weil dieser Typ, der das vorgeschlagen hat, dann Teil des Autorenteams ist. Ja. Ja. Wenn wir nichts mehr haben. Ich habe noch einen Kommentar, den fand ich auch ganz nett. Und zwar hat Christian Beck 5192 geschrieben: Ich fahre zurzeit mit dem Fahrrad durch die peruanischen Anden und schaue nach Möglichkeit immer die aktuelle Folge von Rings of Power. Die Serie lässt mich zwar leider etwas kalt, aber das Highlight kommt immer am Tag darauf, wenn ich mir beim Fahrradfahren eure Folgenbesprechung anhören kann. Die 7. Folge kann ich während der Fahrt von Cusco in Richtung Machu Picchu gehört. Vielen Dank für die tolle Unterhaltung. Das ist ja cool. Das ist ziemlich cool. Ja, oha, das ist voll krass, dass Leute uns so weit weg hören. Ja. Dazu sage ich nur, gracias. Wow, Mann von Welt, Jonas. Mann von Welt. Bist rumgekommen. Ja, ich war tatsächlich auch schon in Cusco. Mhm. Ja. Ja, hast du mal erzählt. Ja. Und wie war es da? Ja, ist eine Touri-Stadt, aber ist ganz schön. Okay. Ja, ich bin da nur sehr weit oben, auf 3000 Metern oder sowas. Mhm. Und ich bin da an einem Tag hingefahren und dann ging es mir. Ich habe mich nicht akklimatisiert und dann habe ich so einen Track gemacht und dann. Da habe ich es gemerkt, dass ich nicht so fit bin. Oh, krass. Ich glaube, das wäre auch nichts für mich. Ich bin auch nicht so die Wandermaus. Ja. Aber bei Cusco muss ich immer an Königreich für ein Lama denken. Auf jeden Fall. Dann lass uns doch zur Folge übergehen. Sehr da gerne. Wir dieses Mal ein bisschen später aufnehmen, haben wir auch den Titel der aktuellen Folge, aber auch noch den Titel der letzten Folge. Deshalb würde ich erstmal den Titel der 7. Folge nochmal hier kurz rezitieren. Ewig dem Tode verfallen, also Doomed to Die. Das bezieht sich natürlich auf das Ringgedicht. Ja, du bist nicht so begeistert. Die haben einfach das Ringgedicht einfach so aufgesplittet. Und dann nochmal dazwischen ein, wo ist er? Und dann haben die diese Dinger ausgefüllt. Ich wette mit dir. Hier, nächste Staffel, irgendeine Folge mittendrin heißt One Ring. Ja, klar. Natürlich. Die eine, wo er dann das schmiedet wahrscheinlich. Ja. Und wie heißt die Folge? Diese Folge heißt, halt dich fest, Xenia. Nein. Schatten und Flammen. Okay. Shadow and Flame. Hm. Ist eher eine coolere. Ja, coolere, doch, sehe ich mehr. Ja, coolere ich Titel, mehr. Ne? Ja. Ja. Und ich habe mir dann auch Gedanken gemacht zum Alternativtitel. Ich hätte es vielleicht Durins Fluch genannt. Stimmt. Oder Namenstag. Weil wir erfahren den Namen von Gandalf und Ada, dass der auch mal einen anderen Namen hatte. Stimmt. Ja. Finde ich gut. Wann hast du Namenstag? Am 2. Februar. Oder, also meinst du meinen Geburtstag? Nein, dein Namenstag. Weil es gibt ja immer einen Namenspatron, der dann kannst du dir aussuchen. Es gibt ja meistens mehrere Jonasse. Ja, wann hast du deinen Namenstag? Glaube ich am 24. Januar. Da gibt es irgendeine Xenia von Rom oder sowas. Xenia von Rom? Mm, ja. Heiliger Jonas, oh. 21. September. Das ist gar nicht mal so lange her. Dann haben wir nicht gefeiert. Ja. Mist, Mist. Moment, aber es gibt einige Namenstage. Ja, dann such dir einfach einen aus, der jetzt bald kommt. Nee, 31. März nach dem heiligen Jonas, Metropolit von Moskau. Und dann haben wir noch 22. September nach dem Propheten Jona. Das klingt auch cool. Also im orthodoxen. Ach so. Ja, Kalender. Dann, das okay. Ist illegal. Höchst illegal. Gut, dann Jonas hat hier aber nicht Regie geführt, sondern mal wieder Charlotte Brandstrom und Drehbuch kommt von Patrick McKay und J.D. Payne. Was wir, glaube ich, noch zu dieser Folge sagen können, ist, normalerweise machen wir in so letzten Folgen, fassen wir noch mal die ganze Staffel zusammen. Das verschieben wir diese Woche aber wahrscheinlich in den Podcast und machen dann noch mal so eine kleine Gesamtkritik zur Serie. Mhm. Vielleicht auch mit einer Punktzahl. Ja. Weil wir das so mögen. Nein. Ja, wir lieben Punktzahlen und dann, Sachen auf reduzieren auf Zahlen. Ja, und dann machen wir wieder so ein paar Top- und Flops. Und ich freue mich auch wieder. Ich habe richtig Bock auf wieder so Top- und Flop-Dialoge wie beim letzten Mal. Das hat richtig Spaß gemacht. Das hat sehr, sehr viel Spaß gemacht. Ja. Ich freue mich auch. Okay, dann würde ich sagen, kommen wir zur eigentlichen Folge. Und let's go. Es startet in Casa Doom mit Durin und Durin. Dort versucht nämlich Durin der Jüngere, seinen Vater in den Minen von Casa Doom aufzuhalten. Und trotzdem kann sein Vater in so eine Art Hohlraum vorstoßen, in den hunderte Mithril-Adern fließen. Der Balrog macht den beiden dann einen Strich durch die Rechnung. Er zieht Durin, den Älteren, mit in den Abgrund und der kann seinen Sohn vorher noch zum König machen und den Ring abziehen, also den Zwergenring. Durins Axt trifft auf den Balrog und Disa, Navi und Durin der Jüngere schaffen es, sich in Sicherheit zu bringen. Ja, lass uns doch direkt mal über den, Balrog im Raum sprechen. Wir sehen den Balrog jetzt zum ersten Mal in seiner ganzen Pracht. Bisher haben wir ja immer mal nur so eine Nahaufnahme gesehen oder so ein bisschen versteckt oder nur sein Face. Aber man muss schon sagen, dass er jetzt auch hier nochmal, wenn man sich genau anschaut, das sieht halt 1:1 aus wie aus dem Peter Jackson Film. Deshalb, wie fandst du den Balrog? So einfach nur mal vom so Look visuell. Her. Ja, ich fand ihn schon cool. Ja. Also ich habe schon gedacht, so Balrogs sind ja auch gar nicht so einfach, finde ich, darzustellen. Ich finde, hat da Peter Jackson doch auch viel vorgelegt. Da muss man jetzt auch nicht sehr kreativ sein. Also man kann sich den dann da einfach daran orientieren. Trotzdem hätte ich mir auch vorstellen können, dass bei Rings of Power, dass das irgendwie nicht passt oder dass das irgendwie komisch aussieht oder vielleicht wieder zu künstlich oder sowas. Aber ich finde, das hat hier gut reingepasst und das sah schon so sehr bildgewaltig aus. Also das, ja. Allein vom Visuellen war ich, wow. Ja. Krasse Anfangsszene. Und du? Da muss ich mich anschließen, fand ich genauso. Also ich meine, über Balrogs haben wir jetzt schon zu Genüge geredet. Ich muss das jetzt nicht nochmal aufdröseln, was das jetzt nochmal genau ist. Aber der Balrog hier hat im Vergleich zu Peter Jacksons Film eine Sache anders. Und zwar hat er hier nicht unbedingt Flügel. Also die werden nur angedeutet mit so einem Rauch. Und das ist auch so ein ewiges Streitthema in der Community von Herr der Ringe. Haben Balrogs jetzt Flügel oder nicht? Und damit könnte man ganze Essays füllen. Aber das machen wir jetzt nicht. Sondern ich habe so ganz kurz so die Pro- und Kontraliste, was dafür spricht, dass sie Flügel haben, also wirklich Flügel haben. Ja. Und die andere Seite, dass sie halt keine Flügel haben. Auf der Pro-Seite steht, im Englischen in den Werken wird das unter anderem so beschrieben, sie bewegten sich mit beflügelter Geschwindigkeit. Und in den Anhängen fliegen sie ja auch. Also das englische Fly kann ja auch mit fliehen übersetzt werden. Das ist so ein bisschen eine Übersetzungssache, das weiß man nicht genau. Und Contra ist in der Szene in Die Gefährten wird das geschrieben, dass der Balrog Schwingen aus Schatten hat. Und auch in anderen Werken werden sie nicht unbedingt als fliegend beschrieben. Deshalb, das ist so eine semantische Sache, wie wörtlich man das jetzt nehmen will und ne, in welcher Sprache das auch ist. Mit dem Deutschen ist es ja vielleicht ein bisschen anders als jetzt im Englischen, aber wir gehen halt eher vom Original aus. Und ich meine, in Übersetzungen kann man ja auch Sachen in etwas rein interpretieren. Ich weiß noch damals, als es kurz davor stand, dass Star Wars 8 rauskam, The Last Jedi. Da haben sich ganz viele Leute gefragt, ist es jetzt die letzten Jedi oder der letzte Jedi? Und im Deutschen kam ja der Titel raus, die letzten Jedi und dann wusste man, aha, okay. Ja, das so ist ja also auch irgendwie, wie oft man dann in anderen Sprachen ja auch so Leerstellen hat oder sowas, ne? Interpretationsspielraum. Und ich finde es aber immer cool, wenn man bei literarischen Werken sich seiner Vorstellungskraft bemächtigen kann. Und bei Balrogs ist es so der Fall. Und deswegen fand ich, muss man sagen, bei Rings of Power die Darstellung jetzt auch spannend, weil man da ja sich an dieser hier Beschreibung von die Gefährten anpasst und sagt, ja, es sind Schatten, Schwingen aus Schatten. Ja. Und das lässt dem es Ganzen wird so unklar gelassen. Ja, ja, ja, und das fand ich dann ganz geil, weil so könnte ich mir auch vorstellen, dass es auch Bewohner von Mittelerde gibt, die einem Balrog gegenübergetreten sind und die überlebt haben, die dann vielleicht sagen, ah ja, er hat Schwingen, und dann sagen andere, nein, er hat keine Schwingen. Und so, ne, im das ersten ist so eine Zeitalter. Ganz normale Diskussion im tänzelnden Pony. Ja, genau. Ich habe Gothmog gesehen. Ja. Ich weiß nicht, wie du dazu stehst, aber mir ist es eigentlich relativ egal, ob die jetzt Schwingen haben oder nicht. Ich war immer Team Schwingen. Ich war eine wirklich radikale Vertreterin. Also, dass sie so richtig, imbar sind. Nein, nein, also das war jetzt ein Gag. Also ich muss sagen, mir ist das auch egal. Mir ist das Wumpe. Hauptsache, der Balrog ist so, hat so dieses also so ein bisschen diese Urgewalt. Und so, die kann man, finde ich, manchmal besser darstellen, wenn er Schwingen hat. Weil es passt ein bisschen zu diesem. Bisschen dämonischer Wesen noch aus. So sieht es ein bisschen dämonischer aus. Ja. Was sagst du denn sonst zu der Szene? Also hast du da nochmal. Noch kurz eine Sache dazu. Ja. Ich glaube, wir können den jetzt definitiv als Durins Fluch bezeichnen, weil, ne, eigentlich ist es in der Lore so, dass der erst im dritten Zeitalter, also viele tausende Jahre nach der Handlung von The Rings of Power, Khazad-dûm verwüstet. Ja. Aber ich glaube, die haben das jetzt einfach ein bisschen nach vorne gezogen. Und das ist jetzt wirklich Durins Fluch und nicht irgendein anderer Balrog. Das haben wir auch schon überlegt, ist das jetzt ein zweiter Balrog in Khazad-dûm oder. Aber ich glaube, die haben sich dazu entschieden, ihren Serienkanon dahingehend zu verändern. Glaube ich auch. Ja, und ansonsten bin ich auch noch, ich bin so ein bisschen zwiegespalten zu der ganzen Szene, zu der ganzen Sequenz. In der letzten Folge haben wir uns ja noch beschwert, dass wir nicht gesehen haben, wie Durin der Dritte seine eigenen Leute angreift. Jetzt sehen wir quasi so nur das Endergebnis davon. Man sieht so ein paar Zwerge auf dem Boden liegen. Ich finde, es ist ganz nett, dass man es jetzt sieht, aber es ist halt schade, dass man es nicht gezeigt hat. Ja, kann ich voll verstehen. Ja. Und also generell, die Szene ist zwar gegen Ende mit Zeitlupe und Musik so sehr episch inszeniert und ich hatte auch Gänsehaut. Aber ich finde, dass der Payoff zu großen Teilen verschwendet wurde. Und kurz vorab, warum muss man die Szene mit dem Balrog, der seine Peitsche um das Bein von Durin wickelt, zeigen? Weil das ist ja eine klare Anspielung auf die Gefährten. Und ich fand es hier aber so ein bisschen billig, ehrlich gesagt. Woher weiß der Balrog nämlich, wo genau Durin steht? Das ist jetzt wieder nur so, also ein Nitpicken, was Logik angeht. Aber bei die Gefährten war es ja so, dass die beiden gegeneinander kämpfen. Und der Balrog weiß ja ganz genau, dass Gandalf da steht. Aber hier kommt der Balrog ja quasi aus dem Nichts und muss erstmal gucken, was Phase ist. Ja, erstens und er wickelt ihm direkt die Peitsche ums Bein. Und das ist jetzt, ich finde, was so Anspielungen auf die Gefährten oder auf Peter Jacksons Trilogie angeht, ich finde, die haben den Bogen ein bisschen überspannt. In find der zweiten auch. Staffel. Ja, ich sehe voll, was du meinst, weil ich hatte dann auch so diese Art, wie diese Fragezeichen, die sich mir aufgetan haben bei dieser Szene, weil ich dann auch erstmal war ich damit beschäftigt, den Balrog zu bewundern. Und dann passierten wieder so ein, zwei Dinge, die mich wieder so rausgebracht haben, weil ich wirklich wieder so war, okay, erstens, woher kommen dieser Navi und diese und die anderen Zwerge, die aus so Durin. Ja, aber sie halten ihn so im letzten Moment zurück und man sieht sie vorher gar nicht. Und ich finde, das war dann auch wieder so ein blödes Story-Element, das dann nicht vorher zu etablieren, dass sie irgendwie auf dem Weg sind, um Durin nochmal zu helfen. Weil ich dachte, eigentlich wollte er ja alleine gehen und so. Und das fand ich dann, war das auch das, so ein. Dass zumindest Durin so sagt, so, ey, ich kläre das jetzt allein mit meinem Papa. Eben. Und dann ja, und dann sieht man aber, nee, sie, so dieser kann ihn nicht gehen lassen. Ja. Also das ist richtig liegen gelassen worden. Dann dieser Sinneswandel von Durin dem Dritten, also dass er dann realisiert, dass er ja seine ganze, also sein Reich dem Untergang geweiht hat, dass er so seine Familie in Gefahr gebracht hat. Das wurde mir auch viel zu viel vernachlässigt. Also wir sehen ja wieder mal keine einzige Nahaufnahme so richtig von Peter Mullen als Durin der Dritte. Also von Durin dem Vierten sehen wir relativ viel, wie er so emotional mitbekommt, wie sein Vater sich opfert und alles. Aber ich finde halt, diese Reaction-Shots von ihm wurden mir dann auch nicht genug reingeschrieben. Also ich hatte wieder dieses Gefühl von wegen, boah, ich bin jetzt so unbefriedigt gerade, weil das hätte so ein emotionaler Moment sein können und auch ja Durin dem Dritten so ein letzten Rest geben können, dass er noch mal wirklich so im Gesicht, dass wir das sehen, wie diese Erkenntnis ihn erschüttert. Ja, und ich finde auch das ganze Ding mit dem Ende, ich weiß dann nicht, wie wahrscheinlich das ist, dass so ein Balrog dann eben genau nur den König snackt, den Älteren, und den, dann fallen Steine runter und dann ist er natürlich eingeschlossen für die nächsten paar Jahre. Und ich bin so, weiß ich nicht. Also das ist wieder so eine Logiksache, wo dann Ringse Power sich das so einfach macht, weil sie brauchen diesen Balrog, um ihn zu zeigen, weil er cool ist. Und dann haben sie sich überlegt, dann stirbt halt Daddy Durin und die anderen können sich dann irgendwie retten. Aber wie sich das genau umgesetzt wird, das ist dann halt die Frage. Ich habe mich dann auch noch mal so im Nachhinein, ich hatte Gänsehaut, das war halt sehr viel Effekt wieder, aber mich hat es auch so ein bisschen leer zurückgelassen. Und ich habe mich dann noch mal ein bisschen damit auseinandergesetzt. Und ich finde, die haben die Szene viel zu schnell abgefrühstückt. Ich habe mal auf den Timecode geachtet. Innerhalb von 5 Minuten streiten sich die beiden Durins. Durin der Dritte legt den Ring ab und stirbt dann im Anschluss. 5 Minuten. Das ist halt sehr wenig. Das ist wirklich sehr wenig. Ich meine, wenn die Serie schon so oft auf die Filme anspielt, warum nimmt man sich dann nicht auch die Zeit, um den Balrog so gebührend zu zeigen? Und der ist dann halt, der ist da und dann ist er schon wieder weg. Der hat so 2 Minuten Screentime höchstens. Und die Durins reagieren zwar drauf, dass er auftaucht, aber gerade im Vergleich zu die Gefährten. Und ich weiß, wir vergleichen das immer mit den Filmen, aber die sind halt so übergroß. Und was Inszenierung angeht, geht es halt nicht mehr besser. Mhm. Deshalb ziehen wir auf diesen Vergleich. Und da geht das nicht so rasend schnell. Und man hat das Gefühl, also ich habe das Gefühl, dass die Showrunner das jetzt noch schnell so sich hinter sich bringen mussten, um den Plotpoint abzuhaken. Und die Gefährten ist, da ist eben die Einführung des Balrogs und die Reaktion der Ringgemeinschaft so toll aufgebaut. Ich habe mir auch noch mal diese Szene im Vergleich angeschaut, wie viel Zeit sich genommen wird, um das zu erzählen, um die Spannung halt aufzubauen. Und nicht einfach direkt so, wir zeigen es und cutten es dann direkt ab. Eben, also ich finde auch, das ist so die Tatsache, das muss man sich mal vorstellen, dass hier so ein Balrog so wütet und sozusagen freigelassen wurde und es dann nicht bedeutet, dass auch Khazad-dûm fällt. Also ich muss schon sagen, das finde ich auch voll billig, weil so will man den Balrog sozusagen mitnehmen, ohne richtig über die Konsequenzen nachzudenken. Und da fühle ich mich wieder verarscht von Rings of Power, weil so oder so, ich habe halt voll damit erwartet, also ich habe mit dieser Erwartung gehabt, wenn der Balrog, so, wenn sie auf den Balrog stoßen, dann gibt es auch kein Zurück mehr. Dann ist es das sozusagen, das ist so die so All-Out War. All-Out War, genau. Und ich meine, das ist ein fucking Balrog, der riesig ist. Also der ja so oder so Khazad-dûm verwüsten wird. Also das weiß man ja, wenn man die Trilogie gesehen hat und weiß, dass Khazad-dûm irgendwann zu Moria wird. Und so habe ich das Gefühl, es ist nicht realistisch genug, dass dieser Balrog dann jetzt sagt, jetzt alles gut. Jetzt alles gut, ich leg mich wieder schlafen. Sagt mir Bescheid, wenn ihr dann wirklich untergehen wollt. Das ist halt nicht sehr durchdacht. Es ist so einfach, Die haben sich zu einfach gemacht. Und auch noch so eine kleine Sache, die fand ich so ein bisschen schade. Es wurde ja in der Szene erst etabliert, das mit dem, diese Arm-Wrestle-Geschichte, ne, dass Durin den Arm hochhalten konnte von seinem Vater, dass er so stark war. Ich finde, das hätte auch für viel mehr Impact gesorgt, weil Durin ja schon immer so ein bisschen gestruggelt hat. Und ich fühle mich so ein bisschen für dumm verkauft, dass das halt jetzt etabliert wird und direkt so aufgelöst wird. Ist ein bisschen schade. Das stimmt. Weil das könnte man, guck mal, das hättest du in die erste Folge mit reinbringen können. Also ja, und das dann jetzt nochmal aufzugreifen, meinst du? Ja, so eine Art Bogen zu schlagen, das wäre vielleicht doch eleganter gewesen. Ich fand es an sich eine schönen Dialog. Ja, also da habe ich mir da gedacht, da können die beiden nochmal zeigen, dass sie so emotional sind. Und Durin der Jüngere, seine emotionale Seite hat ja auch in den letzten Folgen gut funktioniert. Und das hat mir ja auch wieder diese Tragik gegeben. Und dann habe ich kurz so einen Augenblick gedacht, das ist das, was die Szene hätte sein können in dem Dialog. Also, dass man wirklich sich so mittrauert und mitfühlt mit so dem Verlust des Vaters. Aber dann war es wiederum nicht so gut exekutiert, meiner Meinung nach. Also ich kann es voll verstehen, was du meintest, auch mit der Zeit. Also dass es auch vor dem Vorspann ja auch so hingeklatscht wird fast schon. Und ich finde, das alleine hätte ja ein Finale sein können. Also gemeinsam mit Eregion. Deswegen verstehe ich das auch nicht so wirklich, wieso sie das vorgezogen haben. Und das hätte auch das Staffelfinale, also nicht das Staffelfinale, das Folgenfinale der 7. Folge sein können. Oder das, Ja, und dann, was ich mich auch noch so ein bisschen gefragt habe, was ist jetzt eigentlich mit dem Zwergenring? Der wurde doch jetzt verschüttet, aber es ist ja eigentlich der wichtige Ring, der Ring von Thror. Ich glaube, so wie ich das verstanden habe, ist, dass auch Durin der Vierte den noch mitgenommen hat, oder? Weil da dachte ich dann auch wieder so, das ist sehr convenient, dass jetzt so, bevor der Balrog ihn jetzt mit nach unten zieht, dass er noch kurz den Ring abnehmen kann und nochmal sagen kann, du bist jetzt König. Ja. Und dann irgendwie mit ihm in den Abgrund springt. Ja, der Balrog hat extra, das ist wie bei Voldemort, der Balrog hat extra gewartet, bis so Durin seine ganzen Angelegenheiten so gelöst hat. Und dann war er so, jetzt musst du aber. Ja. Deine Zeit ist gekommen. Ich muss aber noch eine Sache erwähnen. Und zwar, Jonas mag coole Gegenstände in The Rings of Power. Dieser kleine Rambock, Durin der Dritte benutzt, um den Tunnel quasi zu durchbrechen. Da habe ich mir gesagt, den hätten die Orks bei der Belagerung von Eregion ganz gut gebrauchen können. Und so ganz, ganz mini-Nitpick, so auch so, was die Logik innerhalb der Welt angeht. Kann man wirklich mit so einem Rambock eine Höhle graben? Weil der sah jetzt nicht, dass er aus wie so ein Kinderspielzeug. Ja, oder für eine Person, ne? So für einen Zwerg. Ja. Er hat ja auch die Kraft des einen, also des Zwergenrings. Da habe ich mir dann doch gedacht, kaufe ich ab, das kaufe ich, dass er da so genug Power hat. Ja. Aber ja, es ist halt wieder so schade, weil die Szene war wirklich visuell toll, aber von der Logik her, naja. Ja, ne, alles, ich finde auch, dass die Hand wirklich super gemacht war. Aber es war so insgesamt pure Effekthascherei, ohne sich die Zeit zu nehmen, auch Spannung aufzubauen, das alles zu zelebrieren. Und auszukosten. Ja, genau. Hast du noch was zu der Szene oder sollen wir zum Intro kommen? Alles gesagt. Alles gesagt, sehr gut. Dann kommen wir zum Intro und gehen direkt über nach Rune zu Gandalf, Nori und Poppy. Deine Lieblings... Meine Lieblings-Storyline von allen. Der Zauberer oder der Fremde trifft auf den dunklen Zauberer im Lager der Starren und erfährt etwas über seine Herkunft. Die Osslinge haben Poppy und Nori derweil festgenommen und der dunkle Zauberer gibt sich als gut aus und distanziert sich von den Osslingen. Brenk muss dran glauben, RIP, als er den Fremden nicht überzeugen kann, mit ihm Sauron zu stürzen, lässt er dann auch, also der dunkle Zauberer, Felsbrocken auf die Haarfüße rasen. Nein. Und der Fremde kann aber mit seiner eigenen Kraft das meiste aufhalten. Ja, es fällt ein Name in dieser Sequenz. Manwë. Der dunkle Zauberer erwähnt Manwë. Manwë promised you would come. Und ich habe ein paar Infos rausgesucht zu Manwë. Erzähl sie mir. Soll ich dir die mal erzählen? Das mache ich gerne. Manwë war der König der Valar, der Hochkönig von Arda und der Favorite Boy von Eru Ilúvatar, dem Gott in der Welt von Herr der Ringe. Und zusammen mit Aule und Ulmo war Manwë am meisten an der Entstehung von Arda beteiligt. Und sein Name steht in Quenya für gesegnetes Wesen. Also sowas wie der Zeus in Mittelerde, könnte man ja sagen. Ja, so ein bisschen. Er ist so der Göttervater. Genau, der Göttervater, ja. der König des Olymp. Und des Himmels. Ja. Er hat ja auch, ne, die Adler sind ja auch seine Kompagnons. Genau, die Adler sind seine Kompagnons. Im Adonaischen heißt er witzigerweise wie der Kontinent Aman. Also ist ja auch schon mal so eine interessante, Parallele. Dass er heißt wie das geheiligte Land quasi. Und er ist das Gegenstück zu seinem Bruder Melkor. Und das Böse war Manwë fremd und so traf er in der Geschichte von Arda nicht immer die besten Entscheidungen, was seinen Bruder Melkor betraf. Manwë entließ Melkor zum Beispiel aus seiner Gefangenschaft und ließ ihn in den unsterblichen Landen leben. Und das sorgte ja auch letzten Endes für das ganze Unheil, was danach passiert ist mit den Silmarilli und so weiter und dem Krieg des Zorns. Und da wurde dann Melkor ja letzten Endes in die zeitlose Leere verbannt. Und im Prinzip ist Manwë so ein bisschen wie ein Luftavatar, um so eine Parallele zu ziehen. Seine Boten waren die Adler. Und deshalb spricht man bei den großen Adlern auch immer wieder von den Adlern Manwës. Also haben wir auch hier noch mal so einen kleinen Callback zu der Adlerszene in Númenor in der dritten Folge oder vierten Folge war das, glaube ich. Stimmt. Ja. Und Manwë berief einen Rat in Valinor ein. Und ich will jetzt noch mal genau ein bisschen drauf eingehen, wie das eigentlich dazu kam, dass der dunkle Zauberer sagt, dass Manwë gesagt hat, dass er kommen würde. Er hat eben einen Rat in Valinor einberufen, denn Saurons Schatten wuchs und die Istari wurden als Sendboten der Valar nach Mittelerde geschickt, um den freien Völkern Mittelerdes Beistand zu leisten. Und im Gegensatz zu Annatar waren sie auch wirkliche Sendboten der Valar, weil Annatar hat ja nur behauptet, dass er das sei. Und according to lore, also jetzt gehen wir wieder in den richtigen Kanon rein, das hat eigentlich erst im dritten Zeitalter stattgefunden. Hier sind wir im zweiten Zeitalter in der Serie. Und ob man den Serienkanon jetzt dafür verteufeln will, ist die Sache von jedem Einzelnen. Das muss man mit sich, glaube ich, mit sich selber ausmachen. Und ich finde es prinzipiell nicht schlecht, aber es macht die Leistungen der Elben und der Menschen im zweiten Zeitalter geringer, weil sie in der Lore alleine zurechtkommen mussten. Das finde ich so ein bisschen schade. Und es gibt zwei Versionen, wie die Istari ankamen. Die erste Version ist, dass alle fünf zusammen mit einem Schiff in den grauen Anfurten ankamen. Und die zweite Version ist, dass Radagast, Saruman und Gandalf an den grauen Anfurten ankamen und die beiden blauen Zauberer schon früher dabei waren. Und das ist ja auch der Hauptgrund, warum wir immer davon ausgegangen sind, dass der dunkle Zauberer vielleicht Alatar oder Palando sein könnte, also einer der beiden blauen Zauberer. Und Fun Fact, das ist mir auch noch mal bei der Recherche noch mal so aufgefallen, Kurumo, also Saruman, war ein Maia von Aule. Und Sauron wird ja auch mal mit Aule in Verbindung gebracht. Wenn ich gedacht habe, so Aule, was machst du? Ja, ist wirklich schon, ja, ich glaube, da spricht so Tolkiens Abneigung für Technik und ja, so Fortschritt ja ein bisschen spricht da raus. Also du wirst dann sagen, dass Aule quasi der Technik von ja, weil er ist ja Saturn, so der ja auch die Natur nicht schätzt und so, der sich mit Yavanna immer gestritten hat und der ja seine Kinder schätzen ja auch oder würden ja auch so einen Wald abholzen dafür, dass sie dann vielleicht irgendwie, ne, ihre schönen, tollen Gegenstände, die Jonas mag, aus Rings of Power. Ja, und ich finde, das ist dann immer ganz spannend, das zu analysieren, wieso ja dann Leute böse Absichten haben in Mittelerde. Aber ich finde es auch spannend, weil ich meine, dass alles, was jetzt du gesagt hast und was jetzt die Szene uns erzählt, schließt ja nicht aus, dass dann doch der dunkle Zauberer immer noch ein blauer Zauberer sein könnte, weil wir erfahren ja später, wer der Fremde ist. Da reden wir ja gleich noch drüber. Aber er ist ja wahrscheinlich einer der blauen Zauberer. Einfach nur, weil er ja seinen Namen nicht sagt. Und ich finde, wenn das jetzt Radagast oder auch Saruman gewesen wäre, dann hätte man das auch schon jetzt erzählen können. Und ja, wie gesagt, das wäre ja kompletter Humbug. Also das ist dann aber der Reveal für die dritte Staffel. Hör auf. Nee, wirklich nicht. Genau, ich wollte jetzt auch noch drüber sprechen, wer ist jetzt der dunkle Zauberer? Weil er sagt ja zum Beispiel, but you convinced me to leave the uttermost west for this world because you knew none of us could ever hope to defeat Sauron alone. Und da habe ich mich gefragt, meint er mit Uttermost, also dem äußersten Westen, die unsterblichen Lande oder den Westen von Mittelerde? Weil über Saruman weiß ja, dass er in den Osten Mittelerdes reiste und wieder zurückkam. Und ich habe mal so einen kleinen Saruman-Counter aufgemacht, so wie wir in der letzten Staffel den Gandalf-Counter aufgemacht haben, mit allen Hinweisen dazu, warum das jetzt Gandalf sein könnte. Mhm. Und Ich gehe jetzt einfach mal durch, warum ich denke, dass das Saruman sein könnte. Du glaubst, es ist Saruman? Ich glaube auf jeden Fall, dass es Saruman ist. Nee, komm. Da gibt es gar keinen Zweifel dran. Nein, Jonas, nein. Nee. Also da ziehe ich wirklich hier. This is where I draw the line. Guck mal, das ist die perfekte Gelegenheit für eine Wette. Hör auf, ja, genau. Ich höre auf, wenn die Folge schon kommt. Wenn er Saruman ist, ich sag's dir jetzt wirklich on air. So, nee, das ist mir zu viel. Aber ja, okay, sag du gerne. Okay, Punkt 1. Sein Auftreten und sein Umgang mit Gandalf. Ja, okay. Aber so, das ist ja nur. Nein. Ja, genau. Das ist ein schwaches Argument. Nein, ich verstehe, wieso du das sagst, aber das ist ja wirklich nur einmal in die Kiste des dunklen Zauberers gegriffen. Also, das ist ja wirklich nur so dieses: Ich bin böse. Ich mach weiter, okay? Er will, dass sich Gandalf ihm anschließt und das erinnert ja an das dritte Zeitalter und den Ringkrieg, wo es anfangs ja genauso war. Und die Serie nimmt sich ja immer so Versatzstücke aus der Trilogie. Mhm. Ja, okay. Nächster Punkt, die Ostlinge sollen den Halblingen nicht schaden, so wie die Urukai ebenfalls nicht. Merry und Pippin schaden. Ja, ich weiß, das ist ein sehr schwaches Argument, aber ich wollte es einfach mal gesagt haben. Weiß ich ja nicht. Okay, war's das? Oder hast du noch was? Na, Quatsch, ich hab mich hier, ich bin hier quasi der Staatsanwalt. Ja, ich finde halt, alles, was du bisher gesagt hast, kann man ja auch darauf zurückführen, dass jetzt Rings of Power so ein bisschen Anleihen machen, also so sich orientieren möchte wieder und so dieses Gefühl von Nostalgie erzeugen will, ohne jetzt explizit genau die Figuren reinzuschreiben. Er nennt Gandalf alter Freund. Das kann doch ein Ding sein zwischen den Istari. Ja, ich weiß. Sie sich aber einfach, die kennen sich ja auch. In der Trilogie nennt er ihn auch alter Freund. Und er will Gandalf überreden, sich gegen Sauron zusammenzutun, um die Macht zu übernehmen. Das kommt doch auch einem sehr bekannt vor. Also, wie ich das mir vorstellen kann. Und Xenia, der Hauptpunkt ist, es ist The Rings of Power. Die nehmen immer das Offensichtlichste. Also, da würde ich, da würde jeder, der das gesagt bekommt, sagen, das ist keine gute Idee. Alleine jetzt wegen diesem, der Reaktion der Fangemeinde auf diesen Reveal von dem Fremden, kann ich mir vorstellen, dass das nicht durchgezogen wird. Selbst wenn sie vorher gedacht haben, dass das vielleicht Saruman ist, werden sie in der dritten Staffel dann nochmal die Kurve kriegen und sagen, das ist, ne? Das ist Saruman, das wird sowas von Saruman sein. Du bist die dritte so Staffel, sicher, ich hasse nein, das. Nein, die dritte Staffel, da wird, du wirst irgendwo die Jonas, weiße Hand sehen. Du wirst die weiße Hand sehen. Oh nee, das, nee. Also wirklich, ich habe davon jetzt Albträume, dass das Saruman ist. Aber wie fandest du insgesamt die Szene? Okay, was ich mir noch kurz am Verarbeiten von diesem Pitch. Ich fand sie wieder eine bessere Szene. Ich fand es ganz gut gelöst, dass der dunkle Zauberer hier nochmal so seine eigene Motivation hat. Also an sich ist es ja auch eine gute Idee zu zeigen, dass einer der blauen Zauberer sich von Manuel wegbewegt, aber dass er natürlich gegenüber dem Fremden und auch den Haarfüßen sich nochmal gut gibt. Das fand ich ein ganz nettes Scheme so von außen. Wir wissen natürlich, dass er seine wahren Intentionen verheimlicht, aber ich finde, für so die Szene an sich hat es nochmal ein bisschen mehr Spannung erzeugt. Ja. Und ich finde. Das war so ein bisschen überraschend. Hat man nicht damit gerechnet? Ich auch nicht. Ich dachte auch kurz, so wurden wir auch von der Serie wieder an der Nase herumgeführt, weil Rings of Power das ja so oft macht, dass sie uns so Hinweise streut und dann am Ende sagt, nein, er hat nur vor den Oslingen sich als böse ausgegeben. Aber ich meine, dann guckt man einmal seinen Stab an und dann weiß man, er ist böse. Niemand, der gut ist, hat so ein rotes Rubin. Das aussieht schon wie so das Auge von Sauron als sein Zauberstab. Und ich finde auch, dass er dann sagt, er will mit harter Hand Sauron ausschalten. Also er will ja nicht ihn als Emporkömmling unterstützen, sondern er will auch selber dann einfach herrschen. Das unterscheidet ja auch nochmal diese unterschiedlichen Arten von Macht. Also dass es einfach nicht nur Sauron gibt als das Urböse, sondern dass es auch andere Menschen gibt, die Macht besitzen, weil er einfach ein Maia ist, aber dann eben auch beherrschen möchte. Und das, finde ich, schlägt ja dann auch einen ganz guten Bogen zu, so dieser ganzen diesem ganzen Setup mit Tom Bombadil, der ja auch meinte, dass er nicht Magie erlernen konnte und dann stattdessen ganz Runen beherrscht. Und ja, deswegen auch dieser Name-Drop von Manwë, das fand ich auch wieder so sehr loregetreu. Das hat das Ganze reich wirken lassen. Ja. Finde ich auch gut. Ich fand aber nur, ach, das mit dem dunklen Zauberer, das war wieder viel zu schnell übers Knie gebrochen. Mhm. Weil das wird in der Szene wieder aufgebaut und direkt so innerhalb von einer Minute wieder auch umgedreht. Wieder wir rechnen nicht damit, dass er jemand Gutes ist, aber dann überzeugt er die Leute ja und er will was Gutes. Und dann sagen die Haarfüße etwas so, hä, aber du hast Brank getötet. Und dann sagt er so, ja, okay, komm, ich fickt euch. Da will der dunkle Zauberer die töten, weil er die nicht überzeugen kann. Weil das ihm das fand ich auch wieder zu schnell. Und ich muss sagen, ich finde, dass die Ostlinge die wohl mit Abstand schlecht geschriebensten Bösewichte in Rings of Power sind. Die reisen die ganze Zeit nur hin und her, bekommen nichts geschissen und rennen am Ende dann weg. Und es wird nur ein großes Mysterium um sie aufgebaut. Und ich kann mir so gut vorstellen, dass in der dritten Staffel die gar keine Rolle mehr spielen werden. Oh, das ist schrecklich. Ich kann es mir aber so gut vorstellen. Ja, ich meine, vielleicht haben sie auch irgendwie gemerkt, dass so die Masken nicht gut ankamen. Und jetzt waren sie so, Rückzug, Rückzug. Ja. Aber ich finde, dass Brank ja nochmal sagt, dass seine Leute vorher Könige waren. Und ich finde, das ist wieder ein Hinweis darauf, dass einer von ihnen eventuell zum Nazgul wird. Weil Camul, er ist Camul. Vielleicht. Ja. Nein, aber er nicht. Ne? Er ist ja schon tot. Aber vielleicht einer der anderen. Da gab es doch noch mal einen, der hieß. Oh, die hatten alle so tolle Namen. Gaudrim. Gaudrim. Gaudrim. Ich finde, Gaudrim ist auch ein guter Nazgul-Name. Ja, das klingt so ein bisschen wie Haradrim. Ja. Und ne, also ich habe mit. Warum stellen sie sich dann so plötzlich gegen den dunklen Zauberer? Und ich dachte zuerst, dass der dunkle Zauberer nur blufft, als Brank die Klinge gegen Nori und Poppy richtet. Und dann wird Brank gegen so ein instabiles Holzgerüst gestoßen. Und da kommt so unnatürlich viel Blut aus seinem Kopf raus. Das fand ich ein bisschen lustig, aber nicht schlimm. Ja, er ist ja, ja Magie bemächtigt. Vielleicht ja. hat er ja auch ein bisschen extra Prise Gewalt mit eingestreut. Aber ne, ich finde, diese Ostlinge, die hatten überhaupt gar keinen Impact. Ja, die haben einfach nur so billig Spannung aufgebaut. Das habe ich mir auch als Minuspunkt aufgeschrieben, dass so dieses Ausschalten von Brank auch jetzt ja nur so einem ganz kleinen Plot, zu einem kleinen Plot-Device verkommen ist, um dann für die Haarfüße ein Argument zu sein, dass der böse Zauberer wirklich böse ist. Ja. Das war auch gar nicht, also es war dieser ganze Aufbau, jetzt diese Staffel, wenn wir jetzt nur die Staffel bewerten, egal was jetzt danach noch mit den Ostlingen passiert, für nichts und wieder nichts. Ja. Und das ist nicht gut geschrieben. Das ist sehr schade. Ja, das ist schon sehr schade. Sollen wir dann übergehen zur nächsten Szene? Zu Numenor. Nach Numenor. In Numenor erlässt König Ar-Pharazôn ein Dekret, in dem Miriel vorgeworfen wird, sich mit Sauron alliiert zu haben und so den Seeprozess überlebt zu haben. Alle Getreuen und sie gelten als Verräter des Westens, also der Valar, und werden innerhalb der Stadt verfolgt und verhaftet. Der Baum Nimloth verliert seine Blätter. Eärien schleust ihren Vater aus der Stadt hinaus. Xenia, was hast du Wunderbares zu diesem tollen Handlungsstrang mitgebracht? Erstmal. Also wir sehen ja den Baum Nimloth, damit wir uns nochmal erinnern, dass er da ist. Seine Blüten blühen noch, aber nicht mehr lange. Er verliert ja später seine Blätter und ich wollte nochmal kurz erklären, was es damit auf sich hat, weil wir haben ihn ja lange nicht mehr gesehen. Er war ja in der ersten Staffel relativ prominent, dieser Baum. Ja. Also Nimloth war ja der weiße Baum, der im Hof des Königs in Amenelos von Numenor wuchs. In Amerika. Amenelos, also der Hauptstadt von Numenor. Und er war ein Geschenk der Elder aus Tol Eressëa in Form eines Setzlings von Celeborn. Das ist nicht der Habi von Galadriel, sondern so heißt nämlich auch der einer der Setzlinge von Telperion und Laurelin. Das waren ja diese ursprünglichen Bäume. Und wir können uns das als Personen, die nicht so tief vielleicht drin sind in der Lore, einfach so denken, dass es ein Geschenk war von den Elben und auch den Valar, also im übertragenen Sinne. Und ja, dieser Baum wurde in Rings of Power so eingeführt, dass er zumindest so ein bisschen das Schicksal von Numenor abbildet. Also das heißt, wenn er seine Blätter verliert, so heißt die Legende, dann geht es nicht gut aus. So. Ja. Dann ist das Schicksal von Numenor in Gefahr. Das wurde ja auch in der Peter Jackson-Trilogie so gezeigt. Der weiße Baum hatte ja auch keine Blüten mehr. Eben. Und das ist ein schlechtes Zeichen. Ja, das ist ebenfalls ein schlechtes Omen. Und genau, das ist das eine, was ich mir aufgeschrieben habe. Dass natürlich das ein ganz nettes Detail ist. Also, dass man da sich so einer Symbolkraft bedient natürlich. Dass so Nimloth seine Blätter verliert. Aber wir müssen über dieses Dekret sprechen. Oh. Weil, ich habe geschrieben, dieser Numenor-Handlungsstrang ist so lost. Ja, das ist wirklich ziemlich lost. Also ich finde es sehr ironisch, dass die Getreuen jetzt verhaftet werden, den Westen verraten zu haben. Also das war, wir haben ja noch gemunkelt, was das jetzt für Auswirkungen hat, dass jetzt Pharazôn in dem Palantir Sauron sieht. Und dann haben wir ja nochmal gesprochen und wir hatten unterschiedliche Theorien. Könnte es sein, dass Pharazôn sich Sauron anschließen möchte? Realisiert er in dem Moment, dass es Sauron existiert, dass Sauron Halbrand ist? Ja. Oder dass Halbrand Sauron ist? Also das, wo wir gesagt haben, das wäre die schlechtere Variante? Ja, das ist natürlich jetzt der Fall. Diese Frau aber wieder so, wir haben drei unterschiedliche Optionen. Zwei davon sind gut, eine ist scheiße. Lass uns die eine nehmen, die scheiße. Die Scheißoption. Ich finde es auch unlogisch tatsächlich sogar, dass hier wird ja ein bisschen impliziert, man will jetzt so einen auf Securitate machen, so in der kommunistischen, im kommunistischen Regime, also man will so, dass die Numenora andere Getreue verpfeifen, aber mit dem Hintergrund, dass sie die Valar verraten haben, aber alle Königsleute glauben ja nicht mehr an die Valar, also das war doch das, was erzählt wurde. Ja. Und so finde ich es ein bisschen unlogisch, dass sie jetzt dann die Getreuen verpfeifen, weil sie sagen, ja, ihr arbeitet mit Sauron zusammen. Also ich verstehe nicht, wieso für Numenor dass für Numenor Sauron böse ist oder dass er mit Morgoth irgendwie vage in Verbindung gebracht wird. Aber es wird ja null ausgeführt, wie jetzt Numenor sich irgendwie Sauron gegenüber verhält. Also es wird jetzt wieder einfach nur gesagt. Das ist jetzt der Grund, wieso wir die Getreuen verhaften können, verfolgen können. Ja. Und ich finde, das ist wieder so ganz unterentwickelt, also innerhalb dieser ganzen Handlungsstränge. Ja, und ne, plötzlich kommt auch wieder diese Nachricht, dass Sauron Miriel unterstützen soll. Woher kommt diese Nachricht? Wer hat die verfasst? Warum glaubt das direkt wieder jeder? Ja. Und warum gab es das Hin und Her mit Ar-Pharazôn und Miriel überhaupt, wenn am Ende er auf dem Thron sitzt und das alles so zusammengeschustert ist? Und es ist halt schon wieder nicht das Was, weil das Was ist ja super interessant, so diesen Putsch und diese Verfolgung mitzuverfolgen und diese Säuberungsaktion. Mhm. Aber das kommt halt so aus dem Nichts. Ja, das wird wieder, ne, das wird wie die anderen Sachen, wo ich vorhin gesagt habe, das wird wieder in der Folge, kommt es plötzlich wieder raus. Ja, und ich finde auch, dass, genau wie du schon meintest, das mit Miriel, dass das jetzt gar nichts gebracht hat, dass sie ja bei diesem Seeprozess gewonnen hat und dass die Leute vor Ort ihr zugejubelt haben. Ja. Und wir sollen uns ja jetzt wahrscheinlich denken, ja, das waren dann nur Getreue, die dann da anwesend waren, dass wieder auch keinen Sinn ergibt, weil die meisten Königsleute wollen ja wahrscheinlich sehen, wie sie stirbt. Also wären dann wahrscheinlich anwesend gewesen. Also irgendwie, es gibt halt wieder diese komische so Masse, die dann zum richtigen Zeitpunkt für Rings of Power am richtigen Ort ist und entweder Miriel oder Ar-Pharazôn unterstützt. Ja. Jetzt ist das ist einfach nur ein Mob. Ja, es ist einfach nur so ein gesichtsloser Mob. Und ich finde es so verwirrend und das ist so schade, weil ich fand auch wieder dann die Umsetzung dieser Verfolgung ist ja auch tragisch und ich finde, das war nicht schlecht dargestellt. Da dachte ich mir auch wieder, okay, das ist so dieses Standardding. Ne, man sieht, wie Menschen irgendwie überfallen werden und wie man an Türen klopft. Ja, und wie man für seine Überzeugungen dann quasi verfolgt wird, eingesperrt wird, wenn man querschießt. Und sogar das mit Eärien, dass sie dann ihren Vater so ein bisschen rettet, das fand ich sogar noch ganz versöhnlich für ihre Figur, obwohl sie ja wirklich auch richtig fallen gelassen wurde. Das kam plötzlich auf einmal. Ja, das kam mega plötzlich. Hat sie sich das nicht so im Vornherein überlegen können, was sie da gerade macht? Ich weiß auch nicht, weil sie macht die ganze Zeit ja mega widersprüchliche Dinge. Ja. Im einen Moment ist sie die ausführende Hand von den Königsleuten und im nächsten Moment ist sie so, oh nein, mein Papa. Also sie scheint nicht wirklich drüber nachzudenken, was sie tut. Nee, gar nicht. Ja, deswegen insgesamt mit auf jeden Fall ein kleiner Logikfehler drin, was da jetzt die Überzeugungen Königsleute versus Getreuen angeht. Und finde ich auch, das, was du gesagt hast mit, wie reagieren die eigentlich auf Sauron? Weil Sauron hat da noch überhaupt gar keine Rolle gespielt irgendwie. Tatsächlich nicht. Ich verstehe, dass man vielleicht mal von ihm gehört hat. Ja, Galadriel hat ja über nichts anderes geredet. Das zum einen, aber nicht alle von Númenor haben ja auch Galadriel mitbekommen. Also warum? Galadriel hat sich ja immer die ganze Zeit nur im Königspalast aufgehalten und mal im Gefängnis und so von Númenor. Also sie hat ja nicht ganz viel mit, wie zum Beispiel Halbrand, mit den Númenoran gechillt. Und das heißt ja jetzt auch nicht, dass Halbrand Sauron ist. Das wurde ja dadurch auch nicht mitgeteilt in diesem Dekret. Also irgendwie ist es so total schwammig und mich stört, also ich weiß nicht, da müsste jeder merken, dass es leicht ungenau erzählt ist. Aber ja, gehen wir weiter. Nächste Szene. Ja, wir haben ja uns gesagt, wir machen immer zwei Punkte. Das waren meine zwei Punkte. Können wir gerne weitergehen. Ja. Elendil versucht nämlich Miriel zu überzeugen, mit ihm in den Westen zu gehen. Dort sind anscheinend noch mehr Getreue und sein Sohn Anarion. Miriel entscheidet sich aber, in Armenelos zu bleiben und übergibt Elendil das Schwert Narsil, die weiße Flamme, und ermutigt ihn, seinen Lordtitel wieder zu beanspruchen. Du lachst auch schon, Xenia. Ja, ich lache. Ich habe das sehr diplomatisch ausgedrückt. Erstmal will ich darüber reden, weil ich fand es voll spannend oder auch schön, dass nochmal Anarion erwähnt wurde, weil das ist ja so dieser dritte Sohn von Alicent und Viserys in House of the Dragon. Ja. Das ist so diese Person, die so existiert und die sehen wir noch nicht so wirklich. Der wird wahrscheinlich in der dritten Staffel relevant. Das ist der Golden Boy. Der Golden Boy. Und der Westen. Und im Westen von Númenor, was ist da eigentlich? Also das könnte man sich jetzt fragen. Eine Hafenstadt, genau. Weil ja Elendil und Miriel will, also Elendil will Miriel ja mitnehmen in den Westen. Und da muss ja irgendwas Wichtiges sein. Also es wurde schon etabliert in der Serie, dass sich im Westen von Númenor Andúnye befindet. Das ist nämlich eine Stadt, eine Hafenstadt in der Bucht von Andúnye in der Region Andusta. Und genau, es befanden sich da viele Wohnhäuser in dieser Stadt Und Andunia war ursprünglich auch die größte Hafenstadt Númenors, weil die Elben von Tol Eressëa, also von Valinor, den Hafen oft besucht haben. Also Tol Eressëa war ja diese Insel, da haben wir auch schon drüber geredet, die dann ja von Ulmo so ins Wasser gehoben wurde. Und tatsächlich hat ja Afarason auch in ein paar Folgen davor schon drüber gesprochen, dieses Licht von Tol Eressëa. Mhm. Und die Herren von Andunie, das ist ein weiblicher Zweig von Elros, ja, der Bruder von Elrond und der ja auch der erste König von Númenor war, waren auch wichtige Adelige und auch eine Art Hauptstützpunkt für die Getreuen. Und deswegen ergibt es schon Sinn, dass Elendil hier sagt, lass uns in den Westen reisen. Und das wird wahrscheinlich in der dritten Staffel sein Handlungsstrang sein, dass er auf seinen Sohn trifft. In den Büchern oder im Legendarium ist es ja so, dass Anarion der jüngere Bruder ist von Isildur, aber die Serie hat es so umgedreht, dass es der ältere Bruder ist. Ja. Also, wir haben, glaube ich, in der ersten Staffel auch schon mal drüber geredet, dass wir uns so ein bisschen gewundert haben, dass Elendil nur ein einfacher Captain ist und kein Adliger, dass das nicht so wirklich etabliert wurde. Und jetzt kommt es plötzlich zu tragen. Mhm. Fand ich wieder sehr interessant, dass er nicht nur ein Captain ist, sondern adlig. Und es ist wirklich kein Problem zu erzählen, dass er seine Lordschaft zurückerlangen will. Weil das ist ja auch so ein bisschen, das erinnert wieder an diesen Handlungsstrang in den Filmen von Aragorn, der das Königtum nicht annehmen will und der damit hadert. In den Büchern ist es natürlich komplett andersrum. Da ist er voll mit dabei und trägt ja auch die ganze Zeit schon Anduril mit sich. Ja, stimmt. Und ist auch so vollkommen von sich überzeugt. Ich finde, in den Büchern ist er manchmal so ein bisschen arrogant. Ja, ich finde auch den Aragorn aus den Filmen entspannter und auch nahbarer. Ja, und das ist ja dieser typische Trope, der ja vielleicht da auch so leicht so sein Origin gefunden hat in so modernen Fantasy-Heldenreisen, dass ja auch sozusagen der nicht König sein will, der ist der beste König. Die Bescheidenheit bringt dich an das Zepter. Also ich weiß nicht, wie es dir geht, aber mich macht dieses Writing wirklich verrückt, weil es kommt wirklich alles aus dem Nichts. Die schreiben sich ihre Geschichte zusammen, wie sie es gerade lustig finden. Und es hätte so ein interessanter Konflikt sein können für die ganze erste Staffel, dass da schon so etabliert wird, dass er damit hadert, dass er eigentlich adlig sein soll, aber dass er lieber so bei dem einfachen Volk sich zu Hause fühlt und diese Verantwortung nicht übernehmen will und kann. Und jetzt fühlt es sich so an, als ob die Showrunner die Figur genau in diesem Augenblick in diese Richtung bringen müssen und deshalb das jetzt erst etabliert wird. Und das passiert halt so oft. Ich erinnere mich, dass in der ersten Staffel das schon in einem Dialog relevant war zwischen ihm und Galadriel, dass er dann gesagt hat, ich war mal Lord und jetzt nicht mehr, glaube ich. Also da ist irgendwas in meinem Kopf drin. Ja, aber das ist halt seitdem, sind fast zwei komplette Staffeln dazwischen. Ja, und mich hat es nicht so doll gestört, weil ich dann schon fast wieder dran gewöhnt bin, dass Rings of Power das gar nicht füllt mit irgendwie Gewicht, dass das eine Sache ist, die ihn beschäftigt. Ich habe das jetzt einfach so hingenommen, dass er dann sagt, dass sie ihn dann da wieder hinbringt. Und ja, ich meine, ganz ehrlich, sagen wir mal, Elendil hat ja auch wirklich keinen Charakter, außer dass er Vater ist von Isildur. Und dass er riesige Hände hat. Und dass er Miriel ganz gut findet. Ja. Sonst ist er auch leider nicht so sehr gefüllt, finde ich, für mich in Rings of Power. Also ich mag die Besetzung auch. Ne? Markus Söder spielt das alles toll. Aber ich weiß nicht, ob das hier, du hast total recht, dass es einfach wieder aus dem Nichts kommt. Ja. Und ich weiß, wir müssen auch noch über die eine Szene reden, weil da hat es mich echt ein bisschen genervt. Jetzt mit diesen Anspielungen. Danach kommt. Ja. Oder was? Achso, ja. Weil Miriel übergibt Elendil ja Narsil. Ja. Wir kennen ja alle Narsil, ne? Lass uns aber nochmal trotzdem drüber sprechen, was wir über Narsil so aus dem Legendarium wissen, bevor wir irgendwie über die Szene reden, wenn das okay ist. Das Schwert wurde in den Tiefen der Zeit, wahrscheinlich im ersten Zeitalter, von Telkar geschmiedet oder Telchar, der wahrscheinlich der berühmteste Zwergenschmied gleichen Namens aus Norgrod war. Das ist auch eine Zwergenstadt aus dem ersten Zeitalter. Und der Schwerter für die Waffenkammern von König Thingol in Menegroth herstellte. König Thingol war auch ein sehr, sehr großer Elbenkönig im ersten Zeitalter. Und während des zweiten Zeitalters wird eigentlich nichts Wirkliches über Narsil berichtet, bis es schließlich gegen Ende des zweiten Zeitalters in die Hände von Elendil gelangte. Das heißt, nur technisch in die riesigen Pranken von Elendil. Und Elendil trug dann ja Narsil auch in der Schlacht vom Dagorlad und tatsächlich kennen wir das ja auch aus der Trilogie. Das ist kein Spoiler. Ist kein Spoiler. Ist, ja, ist dann irgendwann, ne, zersplittert das dann. Und das ist ja auch das kleine Stück, was da noch übrig ist, womit dann sein Sohn Isildur den einen Ring Sauron vom Finger schneidet. Das heißt, wichtiges Artefakt, das hat man im Rings of Power tatsächlich auch schon in der ersten Staffel gesehen. Da haben wir auch schon drüber gesprochen. Ja, und zwar Das hat man an der Wand gelehnt oder so, ne? In diesem Rundgang von Miriel, ja, wo diese ganzen Artefakte aus dem ersten Zeitalter, da haben wir auch noch über diesen Drachenhelm gesprochen, was richtig cool war. Das mochte ich auch voll, dass da diese ganzen Anspielungen für Buchfans drin waren. Ja. Und da lehnte auch Nazil an der Wand, was ja ein ganz, ganz ähnliches Design ist zu der Herr-der-Ringe-Trilogie von Peter Jackson. Und wieso die weiße Flamme, das sagt sie ja so ein bisschen dazu. In Quenya bedeutet Nazil nämlich wörtlich Feuer, weiße Flamme. Also Nar heißt Feuer und Til heißt weiße Flamme. Und diese beiden Begriffe stehen auch symbolisch für so Sonne und Mond, also so Yin und Yang eigentlich. Die Yin und Yang-Version von Tolkien. Also sehr spannend. Aber ist das jetzt logisch, dass Miriel Nazil da rumstehen hat und dann Elendil gibt? Ich finde, das kann ich noch einkaufen, weil ja theoretisch man sich vorstellen kann, dass ja Elendil im Legendarium, also im kanonischen, in der kanonischen Version, jetzt nicht Rings of Power mal außen vor gelassen, wahrscheinlich irgendwann von dieser Elros-Linie in Númenor er das theoretisch haben könnte, ja. Nazil, weil er eben von den Elben des ersten Zeitalters abstammt und dann theoretisch irgendwie das da rumlag. Also theoretisch. Ich finde, das ist jetzt nicht ganz, das hat mich nicht gestört. Nur die Szene an sich. Ja, das war halt so eins zu eins die Kopie aus der Peter Jackson-Trilogie, wie er das Schwert aus der Scheide nimmt und das zwischen den beiden ist und wie er es dann anguckt und anschmachtet. Das kennen wir halt schon. Und das war sehr dick aufgetragen. Ja, es war sehr dick aufgetragen und ich bin an diesem Punkt angekommen, an dem mich diese ganzen Anspielungen nerven. Ich kann es verstehen. Das ist nicht jedem seine Sache, aber mich nervt's. Ja, ich fand auch, wäre das nur die eine Szene gewesen, wo man diese Anspielung gemacht hätte, weil ich sehe, dass man da vielleicht nicht drum rumkommt, weil es ja genau das Schwert ist, was sehr wichtig werden wird später. Aber die Chance, dass jetzt alle Sachen, die schon mal jetzt hier im zweiten Alter vorkommen, also ne, dass Nazil gezückt wird und dass es später bei seinem Nachfahren genauso dieselbe Szene ist oder dass Gandalf genau dieselben Sachen sagt im zweiten Zeitalter wie im ersten, also das ist im dritten meine ich, da verliert man eben auch Fans wie uns. Ja. Das ist sehr schade. Aber ich habe noch eine kleine Sache. Ich dachte mir, dass du vielleicht drüber sprechen willst, weil es gibt ja vielleicht einen Gegenstand, den du magst. Jonas mag coole Gegenstände aus Rings of Power. Ich mag viele Gegenstände. Diese Glockenbedienung von Númenor, die finde ich sehr cool. Oh ja, diese Schalter, ne? Ja, ja, ich dachte, eine kurze positive Sache noch gegen Ende. Ja. Ja, ich zeig dir auch nochmal, wie technisch versiert die Númenorer sind. Fand ich ganz nett. Ja, ich würde gerne den Mechanismus dahinter sehen. Ja, und ich muss auch sagen, dass die Chemie der beiden trägt die Szene ja dann doch, also Miriel und Elendil. Ja. Und ich fand das dann schade, dass sie sich verabschieden müssen. Also das funktioniert für mich weiterhin gut, das habe ich ja schon mal gelobt. Und unabhängig jetzt von dem Nostalgia-Bait von Nazil, muss ja auch Elendil irgendwie an das Schwert gelangen. Und obwohl man jetzt das Wie nicht so gut findet, ist das Was jetzt hier auch nicht so schlimm. Ja. Wollen wir weitergehen? Ja, gerne. Nach Eregion. In Eregion stürmen Orks die Stadt. Galadriel führt einige Menschen durch den Zwergentunnel raus aus Ost-in-Edil und ergibt sich vor den Orks und will an Arda übergeben werden. Das ist eine relativ kurze Szene. Ich habe mir da jetzt nicht so viel zu aufgeschrieben. Wir wollen ja dieses Mal auch ein bisschen zügiger durch die Folge brettern, weil hier passiert viel Action. Also die Inszenierung des One-Shots fand ich besser als die davor, also die Folge. Die ganzen Action-Szenen jetzt in dieser Folge waren besonderer. Man sieht auch, dass die Elben so wirklich ein bisschen Skill haben, nicht einfach nur so Lemminge sind, die einfach sterben. Du hast recht, ja. Ich finde auch sowas, meine ich auch mit letztem Mal, mit so außergewöhnlichen Schlachtinszenierungen. Dazu muss man auch sagen, One-Shot-artige Sequenzen bei Schlachtszenen sind jetzt auch nicht eine Neuerung. Wir haben das schon häufig gesehen, gerade Game of Thrones hat das ja im TV-Bereich groß gemacht. auch sind schon zu Genüge gemacht worden, aber ich finde trotzdem, dass das dem Ganzen so eine Dynamik gibt und die ist auch nicht richtig ersetzbar, finde ich, durch andere Inszenierungen. Und ja. Was ich auch gut fand, wir sehen endlich mal so die Zivilbevölkerung von Eregion wirklich leiden. Das auch. Und dass sie nicht einfach so quer durch die Gegend rennen, sondern dass sie jetzt Galadriel hinterherlaufen und sie zumindest noch ein paar Elben aus Eregion retten will. Da habe ich auch mir leider aufgeschrieben, du hast schon recht, man sieht sie, aber hier auch diese Menge an Frauen und Kindern, die erscheinen schon aus dem Nichts. Man kriegt ja auch nicht richtig mit, wie Galadriel dazu kommt, sie aus der Stadt rauszuführen. Und sie bleiben ja doch auch dann so eine relativ gesichtslose Masse. Man sieht nur ein, zwei Shots von hinten. Man weiß auch nicht, was mit denen passiert. Ja, man weiß auch nicht, was mit denen passiert. Und ich wünschte wirklich, ich würde etwas für diese Leute empfinden, weil das lässt mich weiterhin kalt, weil ja wir null andere Menschen begleiten, außer die Hauptfiguren. Und insgesamt würde ich über die Szene jetzt sagen, über diese paar Szenen, die ja zu Größerem hinführen, würde ich sagen, ist eine bessere Inszenierung, spannende Abfolge von Szenen von der Schlacht her. Mhm. Aber bei mir ist so dieses Gefühl, dieses fehlende Gefühl für die Bewohner und Bewohnerinnen Eregions. Es ist schon ein Manko. Zu spät, ja. Ist zu spät. Ja. Ich muss noch auf ein Zitat eingehen, das fand ich ziemlich witzig, aber auch ein bisschen deplatziert. Und es war ein Dialog. Da sagt ein Ork zu Galadriel: "Give me one reason, Elf." Und sie sagt: "I will give you 9." Bezieht natürlich auf die Ringe, und das ist ein bisschen so ein Hollywood-Actionfilm-One-Liner. Das ist der neue Track von dem Sauron-Festival von Galadriel. Es ist einfach "I've got 9 problems." Also. But Sauron ain't one. Ja. Oh, okay, so nee, I got. Wie viel? Moment, 99 ist es ja im Original. Ja, Moment, es sind 20 Ringe, ne? Ne, es sind 9 plus 7 plus 3 sind 19 plus der eine sind 20. Ja, aber sie hat ja nicht alle. Ja. Gerade. Der eine gibt den einen. Stimmt, und es gibt ja noch die geringe, dann sind es 99. Gut, nächste Szene. Also ist das dann "I got 99 problems, but the one ain't one"? Das könnte etwas verwirrend sein, zumindest. Ja, nächste Szene, sorry. Celebrimbor in Eregion wird von Annatar in der Schmiede gefoltert. Er will immer noch erfahren, wo er die 9 Menschenringe versteckt hält. Nachdem Celebrimbor ihn wütend macht, tötet Annatar ihn, indem er ihn mit einer Lanze durchstößt. Glück, der Daddy Ork stößt mit einigen anderen zu ihm. Annatar spricht ja von der Brutalität der Orks im Kampf und redet auch von der Elbenstadt Gondolin und ihrem Untergang, der wochenlang gedauert hat. Da sind bei mir die Alarmglocken angegangen. Ja, ich war so Gondolin. Gib mir mehr Lore. Ja, da habe ich mich gefreut. Was zur Hölle war nochmal Gondolin, fragt ihr euch jetzt vielleicht. Gondolin war eine von Elbenkönig Turgon gegründete Stadt in Beleriand, die für den größten Teil des späten ersten Zeitalters die Heimat seines Volkes wurde. Und einige Jahre nach der Verbannung der Noldor, das ist auch eine Sache, die im ersten Zeitalter ebenfalls passiert, wurde Turgon vom Valar Ulmo in das verborgene Tal von Tumladen geführt, wo er eben Gondolin gründete. Und Turgons Volk nannte man dann Gondolindrim. Also das ist einfach eine riesige Elbenstadt. Ich kann nur allen empfehlen, mal so Fanart oder so Artwork von dieser Stadt so sich anzuschauen. Das sieht so cool aus. Das sieht aus wie Minas Tirith in krass. Schon. Und die Stadt blieb fast 400 Jahre lang verborgen und wurde zum Elbenreich, das Morgoth standhielt. Also zum wirklich letzten Elbenreich. Bis jemand namens Maeglin, nämlich die Stadt verraten hat. Das war so eine ganze Geschichte, weil er hatte Bock auf seine Verwandte Idril, die ja übrigens auch eine Vorfahrin von Elrond ist. Ja. Und er war nämlich übrigens auch der Sohn von Eol. Das war nämlich meine Theorie aus der letzten Folge, dass ja Ada theoretisch Eol sein könnte. Das war die Salty-Familie. Die Salty-Familie, ja, sozusagen. Und er hat dann nämlich, war so pisst, dass er Idril nicht bekommen hat. Also ein bisschen so ein Incel. Und er hat dann nämlich die Stadt an Morgoth verraten. Und Turgon ging nämlich auch beim Untergang der Stadt verloren. Und einige wenige entkamen aber auch der Zerstörung und lebten dann als Verbannte in den Mündungen von Sirion. Und das ist für mich auch nochmal ein Hinweis, weil darüber jetzt gesprochen wird in der Folge, dass vielleicht Ada Eol sein könnte. Ja, auf jeden Fall. Das ist eine und wir sprechen dann nachher noch über den Namen von Ada. Gerne. Ja. Celebrimbo redet ja dann auch noch von der Mittagszeit und den Eisvögeln, die zum Fluss flogen und dass es auch sehr schade ist, dass Sauron sie hat verstummen lassen. Und davon, dass er genauso wie die Ringe bald außerhalb von Saurons Reichweite ist, und zwar an der Küste des Morgens. Und ich habe dann auch noch mal mich gefragt, was er genau damit meint. Also an der Küste des Morgens, klar, er redet irgendwie von dem, was kommt, was wenn Elben sterben, also was danach kommt. Und zwar kommen nämlich die Elben in die Hallen von Mandos. Und Mandos Hallen werden auch die Häuser der Toten genannt oder auch die Halle der Erwartungen. Und die Geister der gefallenen, also verstorbenen Menschen und Elben, möglicherweise auch die Zwerge, das weiß man nicht genau, wurden in diese Hallen gerufen, um dort zu verbleiben, bis die Zeit reif war, um zurückzukehren. Und dort saßen sie im Schatten ihrer Gedanken. Und die Geister der Elben wurden nach einiger Zeit aus den Häusern entlassen und durften auch frei in Aman leben. Und die Geister der Menschen verließen aber jedoch nach ihrer Zeit des Wartens Ada nach Westen. Und wenn die Zwerge überhaupt zu diesen Häusern kamen, blieben sie in diesen Hallen bis zum Ende, was irgendwie ein bisschen traurig ist. Ja. Und dann hören wir auch die letzten Worte. So ein bisschen wie Valhalla. So ein bisschen wie Valhalla, ja, ja, du hast recht. Und dann hören wir auch die letzten Worte von Celebrimbor. Und ich weiß nicht, was du dazu denkst, wie du das so fandest. Mich hat's ja bekommen. Mich hat's gekriegt. Ach so, ja, ich habe gedacht, du sagst, das fandest es nicht so, so gut. Nee. Mich hat's auch extrem abgeholt. Ja, weil ich habe auch gedacht. Wir sagen schon die ganze Zeit in der zweiten Staffel, die Celebrimbor und Anatas-Szenen, die sind einfach perfekt. Und ich finde, das ist auch jetzt der perfekte Abschluss total für die ganze Beziehung zwischen den beiden. Ich meine, was er sagt, klingt wie wirklich straight out of Legendarium. Er sagt, ja. Hear me, Shadow of Morgoth, the rings of power shall destroy you, and in the end I foresee one alone shall prove your utter ruin. Und ich war wirklich sprachlos. Ja. Ich habe wirklich erstmal mein Silmarillion gezückt und habe so geguckt, ob das irgendwo, ob dieses Zitat irgendwo zu finden ist. Niemand weiß gar nichts davon. Entspringt Rings of Power selbst. Ja. Deswegen Chapeau, weil das ist tatsächlich, die fallen schon direkt schon alles runter, ja, tatsächlich ein super Abschluss für diese Figur und auch für dieses Gegenüberstellen von ihm und Sauron. Ja. Weil ich habe Angst gehabt, dass er nicht diesen Moment haben wird, wo er Sauron nochmal so richtig so zurückschlagen ja, kann. Ich finde allein schon dieses Hear me, Shadow of Morgoth, dass er quasi, dass Sauron nur im Schatten seines Meisters steht und einfach nur so ein schwaches Abbild von ihm ist. Das schon. Und auch so sein letzter Satz, you are their prisoner, Sauron, Lord of the Rings. Und da fand ich halt so, ne, das ist ja immer so die Frage, so wer ist denn der Herr der Ringe? Und das ist natürlich immer Sauron. Aber ich finde dadurch, dass die das jetzt hier so kommunizieren, dass Celebrimbor das sagt, bekommt das Lord of the Rings so eine komplett neue Bedeutung. Mhm. Für mich zumindest, ich habe das so ein bisschen reininterpretiert, dass Celebrimbor quasi sagt, dass Sauron nur der Herr über die Ringe ist und sonst über nichts anderes. Ja, ja, ich weiß voll, was du meinst, weil er ja auch schon sie so bestimmen will und er dann sagt, du bist so sein Gefangener. Also ich fand, es war so voll dieser Grundkonflikt von Sauron und so auch seiner, wie er geschrieben ist und was er für eine Figur ist, was er für Schwächen hat. Ja, und das richtig gut getroffen. Ja, und das wurde ja auch schon in der letzten Folge etabliert, eben, dass wir sehen, dass Anatar komplett lost ist, eben, auch auf so eine Weise. Ja, und dass er auch sich selbst gaslightet eigentlich. Ja. Das haben wir auch schon gesagt. Und ich finde, es wirkt voll wie die kanonischen Worte, die letzten kanonischen Worte von Celebrimbor. Ja. Und das ist eine tolle Endszene. Also ich finde, wenn, das haben wir schon mal gesagt, wenn die ganze Serie so wäre, das wäre so genial. Und wenn Rings of Power einmal einen Handlungsstrang gut hinkriegt, dann slayen sie aber auch. Dann machen sie es bis zum Ende gut. Und ich habe mich auch gefreut, dass Anatar sagt, there are ways of keeping you alive, Melon. Ich mich gefreut, dass die extra uns hier erwähnt haben. Er hat die vierte Wand durchbrochen. Du hattest ja die Theorie, dass Anatar nicht gerne Sindarin oder Quenya spricht. Und hier sagt er das einmal, aber das ist ja wirklich nur dieses eine Mal und das, dieses eine Wort, dieses sehr wichtige Wort. Und da fand ich ein bisschen schade. Ich hätte es besser gefunden, wenn er bis zum Schluss kein Sindarin gesprochen hätte. Auf der anderen Seite, vielleicht tut es ihm ja auch irgendwie körperlich weh und dann in dem Moment ist er das Risiko eingegangen oder sowas. Wir können aber auch noch darüber sprechen, dass in der Szene die Orks zu Sauron stoßen und ja wahrscheinlich einen neuen Anführer in ihm finden, weil er ja auch so tut, als wäre er genauso gütig wie Ada ihm gegenüber. Nur durch ein Wort. Und das finde ich ist auch wieder gut geschrieben eigentlich. Das ist so eine Szene von Louise Power, die gut geschrieben ist, weil er dann ja auch nochmal sagt, Uruk. Und damit ja durch nur so ein kleines Wort uns zu verstehen gibt, dass er die Orks manipulieren will, weil er sie bei ihrem richtigen Namen nennt und nicht wie vorher im Prolog, wo wir ja gesehen haben, dass er sie Orks genannt hat. Ja. Und das fand ich dann ganz nett. Und ne, dass natürlich das Glück genau in dem Moment, wo Sauron so am verletzlichsten ist, reinkommt und ihn auch weinen sieht und sieht so, hä, der ist doch gar nicht das Monster. So im Gegensatz zu Ada, der uns seit einer ganzen Staffel lang wie Kanonenfutter irgendwie dem Feind vor die Füße wirft. Und das ist ja auch, das wurde ja auch etabliert. Ja. Deshalb, ich finde das, wie das dazu kam, das wurde echt sehr gut erzählt. Und Glück war ja auch noch nicht damals wahrscheinlich zugegen. Also er hat ja nicht Sauron mitbekommen. Der war nicht in der ersten, also im Prolog war er nicht dabei. Und da hat er nicht gelebt. Ist logisch und ich finde, ich habe manchmal das Gefühl, dass diese Szene andere Leute schreiben wie den Rest der Staffel. Das haben wir ja schon immer so die Theorie, dass vielleicht einzelne Handlungsstränge wirklich immer von einer Person geschrieben werden und nicht Folge für Folge. Es wirkt fast so. Wie gesagt, insgesamt, das haben wir jetzt schon zu Genüge ausgeführt, aber trotzdem können wir nochmal sagen, das ist eine sehr starke Szene. Ja. Mitunter die stärkste Szene der Folge für mich. Vielleicht sogar die stärkste Szene der ganzen Staffel. Und allein dieser Dialog und dieses Zitat von Celebrimbor, das für mich, finde ich, fast so in diese Geschichte eingeht von Mittelerde und wie man ja das zweite Zeitalter abbilden kann. Ja. Und für mich jetzt schon zu so einem Zitat werden kann, was man auch noch mal anderswo anbringt. Ja, und according to lore, man kann ja auch mal den Vergleich ziehen, wie es denn eigentlich jetzt im Silmarillion war mit dem Tod von Celebrimbor. Hier stirbt Celebrimbor auch und wird von Pfeilen durchlöchert und auf einen Speer aufgespießt, also genau wie hier. Aber es geht noch ein bisschen weiter. Er wird auch gefoltert und sollte verraten, wo die drei Elbenringe sind. Er hat es dann nicht verraten und er wurde als Banner der Ork-Armee quasi vorgeführt. Also das, was wir hatten mit Galadriel, ist hier am Anfang, hier in der Phalanx der Armee, wird so vorgeführt, ist dann quasi Celebrimbors Rolle tot und aufgespießt. So ein bisschen wie, das hat mich, immer wenn ich das gelesen hatte, hat mich das erinnert an die Rote Hochzeit, was sie mit Robb Stark gemacht haben. Ja, okay, erinnere mich nicht. Ja, alles gut. Ich bin immer noch nicht drüber hinweg. Ja. Ich finde, dass aber noch vorkommen kann. Es gab ja auch ein Foreshadowing. Es gab ja diese rote Vision von Galadriel und sie sah ja, dass er auch irgendwie so aufgespießt wurde und dass so irgendwelche. Da habe ich auch schon gedacht, das soll die Pfeile darstellen. Da hat man irgendwas aus seiner Brust so rausragen sehen. Das waren dann halt quasi so wie so Äste, was ja dann stellvertretend für die Pfeile steht. Stimmt. Ich habe mich auch immer gefragt, ob bei Tolkien, weil er ist ja so ein Bibelnerd, ob er das so als Parallele, es gibt ja auch so einen Heiligen im Christentum, Sebastian oder sowas? San Sebastian. Ja, nee, das San ist was Sebastian. Anderes. Ja, ist eine Stadt. Aber sorry, gefährliches Halbwissen, aber ich weiß auf jeden Fall, dass es einen Heiligen gibt, der immer dargestellt wird mit so ganz vielen Pfeilen. Ah, ja, ich weiß, was du meinst. Ja. Und ich finde diese. Also die Pfeile, die in ihm stecken. In ihm stecken. Ja. Und ich finde das so symbolisch, Celebrimbor ja hier auch sich opfert für seine Stadt. Ja. Also, dass er ja auch in der Serie nochmal expliziter sich Sauron gegenüberstellt, damit Galadriel mit den Ringen fliehen kann und so. Dafür machte ihm ja auch zu einem Märtyrer, so auf eine gewisse Art und Weise. Stimmt. Und du hast vollkommen recht, dass es ein ähnliches Ende findet wie im Legendarium. Ich kann mir vorstellen, dass wir sogar noch sehen, wie er als Banner, vielleicht dann der Anfang, das könnte ich mir vorstellen, als Anfang der dritten Staffel, weil ja auch im Legendarium etabliert wird, dass sie ja noch woanders hinziehen. Ja. Sollen wir zur nächsten Szene übergehen? Machen wir wieder in einen schwächeren Handlungsstrang. wir haben schon zu viel Lob dagelassen. Wir gehen nach Pelagia zu Isildur und Theo, die verabschieden sich nämlich voneinander. Isildur bietet Theo an, mit nach Númenor zu kommen, aber Theo hat seine Bestimmung als, in Anführungsstrichen, niederer Mann gefunden. Estrid und Isildur finden währenddessen zueinander. Das ist wieder eine Szene, wo ich jetzt nicht allzu viel Lore-Exkurse oder sowas habe, sondern ich finde, also zum einen, Theo und Isildur haben eine tolle Dynamik. Ja. Ich habe mich das sowieso mich gefragt, ob die beiden noch mal einen Moment haben werden in dieser Staffel. Und Ich finde diese Schuld, die beide mit sich rumtragen aufgrund von ihren Müttern, da gab es ja einen Dialog und das hat es dann auch alles ganz nett eingeleitet, finde ich. Ich habe das Gefühl, Theo ist so eine gute Figur in Kombo mit vielen Leuten. Also das war ja mit Galadriel schon so in der ersten Staffel, dass er eine ganz gute Dynamik hatte. Ja. Er ist so die Arya Stark von Game of Thrones, ja. Also so die ja auch mit ganz vielen Personen eine... Das haben ja viele Leute immer geschippt mit The Hound und so weiter. Und Theo hat sich auch richtig weiterentwickelt, weil er ist erwachsener geworden. Ich finde, der Schauspieler Tyrone Mohafidin spielt das auch gut. Ich muss auch noch mal sagen, ich finde mit der Szene auch noch mal mit dem Ganzen, was hier abgeht, er zementiert so für mich seine, er zementiert das, er ist so die, oh Gott, Sprache Deutsch. Ich finde, er ist die Figur, die dazu geschrieben wurde, die mir am meisten gefällt von allen Figuren. Kann ich nachvollziehen. Also er hatte ja auch am Anfang am meisten going on. Also er war ja mit dieser Morgul-artigen Klinge. Und da war man sich nicht sicher, wird er irgendwie auf die dunkle Seite gezogen. Ist er Sauron? Ist er Sauron, ja. Das ist immer noch bisher die schlimmste Theorie von uns. Und das dann glaube ich nicht. Ja, stimmt. Auch wieder wahr. Man hat ja mitgefühlt, dass er nicht so verdorben wird. Und dann habe ich mich gefreut persönlich. Und ich habe die ganze Zeit Angst, dass er wieder so rückfällig wird. Ja. Das ist ja später dann erst auch nochmal so. Dass er ein Ringgeist wird. Aber das würde die Serie so viel besser machen. Das einfach, dass es nicht nur die Bösen trifft mit den Ringen, sondern dass es auch die Guten trifft. Theo ist eine Figur, die so tragisch enden wird. Das weiß ich jetzt schon. Aber das macht es besser. Und ich finde, das war eher der starke Part dieser Szene. Ja. Dann kommt ja Estrid noch hinzu und sie beichtet. Ich würde davon noch eine Sache gerne sagen. Und zwar, Theo fragt ja, wie Isildur mit dem Tod seiner Mutter umgeht. Und ich hätte es so witzig gefunden, wenn Isildur gesagt hätte, the sea is always right. Oh Gott, ja. Nee, dann hätte ich minus 100 Punkte, gegeben für die Szene. Alles gut. Estrid kommt ja dann hinzu und beichtet Isildur, dass sie ja bei Hagens Liebesbekenntnis nichts gefühlt hat. Ich finde, der Arme, also er baut ein Haus und sie küsst jemand anderen. Und davor wird er auch noch von Ents entführt. Er will eigentlich nur das Gute für sie und sie ist. Ja, und ich finde auch, Freundlichkeit ist ja voll die Green Flag. Sie ist ein richtiges Arschloch. Sie ist schon ein bisschen Arschloch. Also Hagen, ich drück dir die Daumen. Du findest noch jemanden, der dich wertschätzt. Ja. Ich fand, die Szenen sind okay gewesen. Also mir ist generell aufgefallen, dass wenig mit den Figuren in dieser Staffel passiert ist. Also auch mit Isildur außerhalb von dieser Estrid-Storyline hat er ja nicht viel bekommen. Also er hat einmal sein Pferd gerettet von den Ents. Da gab es diese Szene. Und sonst ist auch zu viel passiert in den anderen Handlungssträngen. Also mit Ruhn und mit Celebrimbo und Anatar. Ja. Das war auch in dieser Staffel wichtiger. Deswegen fair, dass das die Serie nicht in den Fokus genommen hat, Isildur. Aber trotzdem habe ich ein bisschen gehofft, dass für ihn noch mal außerhalb dieser ganzen Mutter-Storyline und so mit seinem Gewissen, außerhalb dieses Dialogs, ist nicht viel mit der Figur passiert. Das ist ein bisschen schade. Aber mit dieser Estrid, Hagen, Isildur, diesem Liebesdreieck, ich bin da null involviert. Wie geht's dir damit? Nee, ich finde auch Estrid, die fühlt sich so reingepresst an in diese ganze Serie. Das wird später noch schlimmer, da will ich mich noch ein bisschen aufregen, deswegen nehme ich das nicht vorweg. Sollen wir dann zum nächsten Arschloch kommen? Und zwar Kämen und ein paar weitere numenorische Soldaten kommen in Pelagie an. Sie respektieren nicht die Menschen von Mittelerde, genauso wenig wie den Deal, den sie mit Miriel gemacht haben, und planen anscheinend Pelagie zu einem numenorischen Stützpunkt zu machen. Sie wollen regelmäßige Lieferungen von Holz in Anspruch nehmen für Numenors Armada. Isildur und Kämen treffen sich wieder. Kämen updatet Isildur über den Machtwechsel in Numenor und verbietet ihm, Estrid mit an Bord zu nehmen. Ja, super. Ja, super. Toll, jetzt haben wir eine gute Szene, dann kommen wir mal wieder zu einer schlechten Szene. Ja, also es kommt ja immer wieder aus dem Nichts. Also haben wir erfahren, dass Kämen nach Mittelerde unterwegs ist? Und haben wir erfahren, dass Numenor plant, eine große Armada zu bauen? Nee, ich war in dem Moment, habe ich kurz innegehalten. Ich habe noch mal gegoogelt. Ich war so, was haben wir verpasst? Was ist da passiert? Und Rings of Power erzählt wieder gefühlt große Stücke der Geschichte gar nicht. Ja, genau, sie erzählen, ne, was passiert ist. Dieses The Great Armament wird das ja, glaube ich, genannt. So diese große Aufrüstung von Numenor. Das passiert in den Büchern, aber es hier hat das ja null, also es wird auch wieder gar nicht, es wird jetzt hier einfach so in den Raum geworfen. Ja. Es wird hier etabliert. Und ich habe das überhaupt nicht verstanden, was das jetzt soll. Und was, das wäre ja so einfach lösbar gewesen, wenn man in der Szene, wo die Getreuen verfolgt werden, einfach noch mal so eine Minute. Eine Minute sieht in einer Montage, wo zum Beispiel Afarazon sagt, und wir müssen uns gegen den Feind Sauron verteidigen und deswegen rüsten wir jetzt auf. Ja, und Kämen, du hast es verkackt hier in Numenor. Ja. Und deshalb gehst du jetzt nach Mittelerde und machst tust dir wieder was Gutes. Und Kämen sagt so, nein, du kannst mich doch nicht nach Mittelerde schicken, da sind ja nur die Wilden und Verrückten. So, doch, du machst das jetzt, weil ich bin dein Vater. Und dann erzähle ich dir auch das Geheimnis mit deiner Mutter. Und das ist ja so ein loser Handlungsstrang. Das fuchst mich noch am meisten, weil da wollte ich jetzt auch drüber reden. Das ist ja was etabliert wurde auch von Rings of Power mal wieder. Dass ja er das erfahren will von seiner Mutter und dann hat ja Farason ihm so gedroht, wenn du das jetzt nicht richtig gut umsetzt da mit dieser ganzen Sache von der Verhaftung und von den Getreuen, also dass diese Seeleute inklusive dann Elendil das an den Nagel hängen, ihr Amt, wenn du das nicht gut hinkriegst, das war das doch, was er aufgetragen bekommen hat, ne? Dann ja, mal gucken, dann bin ich sauer auf dich oder dann ziehe ich dir irgendeinen Titel. Und ich glaube, das wäre ja total sinnvoll gewesen, wenn er ihn dann als Strafe nach Mittelerde geschickt hätte. Ja. Und das ist so ein liegen gelassener Plotpunkt. Ich verstehe das nicht. Das ist eine Szene von einer Minute. Voll. Du hast gesagt, das, das hätte gereicht. Und ich check das wirklich gar nicht, weil so ploppen da drei Fragezeichen auf. Und das, ich finde, das war halt nur so, dann auch so billig wieder Spannung erzeugen, weil wir wissen ja, Arondir hat den Deal mit den Ents geschlossen, dass die kein Holz mehr hacken, keine Bäume mehr fällen, wo man sich da schon gedacht hat, so, mit was heizen die ihre Häuser, die sie auch, wie mit was bauen die ihre Häuser? Und jetzt halt noch, sie müssen ganz viel abholzen für diese Armada der Numenora. Aber das ist halt, ich finde, das ist halt wieder so scheiße geschrieben. Ja, ich finde an sich die Idee, dass es so eine Art Druck erzeugt oder dann auch eine Art Konflikt ist. Ja, der halt in der nächsten Staffel zu tragen kommt. Ne? Es wird viel abgeschlossen in der Staffel, aber es wird trotzdem auch einiges so aufgemacht. Und dass du halt weißt, du siehst schon in den Blicken so, oh fuck, das wird nicht gut gehen. Und das wiederum kriegt mich dann auch, weil ich dann denke, okay, ich bin gespannt, wie dieser Konflikt weitergehen wird. Also ob die Ents dann irgendwie in offenem Krieg dann mit den Numenoran sind und dann, dass ja auch Theo wahrscheinlich wieder enttäuscht ist von so diesen Numenoran, die er ja angehimmelt hat wegen Isildur, also dass so für ihn als Figur ja auch dann jetzt viel wieder auf dem Spiel steht, dass er wieder trotzig wird, so ein trotziges Kind, obwohl er gerade ja Verantwortung übernommen hat und so. Und dass ja auch Kämen offensichtlich so voll das Arschloch ist, was so hinabblickt. Also das ist eine gute Dynamik, aber das Wie ist wieder so hingerotzt von Rings of Power. Sorry, Leute, das ist so drastisch für Worte. Nee, eigentlich müsste die letzte Folge nicht halten, wo ist er, sondern wie ist er? Ja, und tatsächlich im Legendarium ist ja auch etabliert, das hast du gerade schon gesagt, dass die Numenora oft an die Küsten von Mittelerde reisten und dort die Menschen die Kunst und ihr Handwerk lernten und auch Ackerbau, um ihr tägliches Leben zu verbessern. Das wurde ja auch in Rings of Power eingeführt mit Isildur, der irgendwie das Aquädukt erklärt und auch Estrid viel so ein bisschen sagt, oh, in Numenor ist alles besser und wir haben da fließend Wasser und ja. Und als der Schatten aber fiel, also das heißt Sauron wieder erweckt wurde oder wieder auf die Bildfläche kam, wurden die Numenora den Menschen von Mittelerde gegenüber unnachgiebiger und verlangten nämlich auch hohe Tribute und kehrten mit Schiffen voller Beute nach Numenor zurück. So steht es im Legendarium. Und ich kann verstehen, dass das Rings of Power hier auch mitnehmen wollte, diesen Handlungsstrang. Ja. Aber mehr als das, was hier steht, haben sie ja auch nicht drüber nachgedacht. Genau, das stimmt. Hast du sonst noch was zu Kämen? Oder sollen wir... Ich habe gesagt, alle Szenen mit Kämen finde ich zu 30% schlechter. Das steht ja. Zu 30%, sehr genau. Aber ja, kann ich mich anschließen. Dann wechseln wir da zurück nach Eregion, würde ich mal sagen. Let's go. Hier geht's um Arda den Schönen. Arda den Schönen. Galadriel wird von einigen Orks zu Arda geführt, der vor einem Baumstumpf kniet. Nenya hat seine Wunden geheilt, sodass er wirkt wie ein normaler Elb. Galadriel bittet ihn, das Abschlachten zu beenden und im Gegenzug dafür, dass er mit ihr gemeinsam Sauron erledigt. Arda hatte auch einen Sinneswandel. Er übergibt Galadriel den Elbenring und will zu seinem alten Ich zurückkehren und ein guter Vater für die Orks sein. Die beiden schließen einen möglichen Frieden in Mittelerde zwischen Orks und Elben. Ja, ich würde mit dir gerne über Heilung sprechen, Xenia. Kann ich ein bisschen mit dir über Heilung sprechen? Ich liebe das Wort Heilung. Heilung-Expertin bin ich da nicht. Ja. Deswegen sag du gerne mal. Ja, also ne, Galadriels Ring steht ja für Heilung, das wird ja auch schon etabliert. Aber jetzt, inwieweit das auch geht, finde ich auch sehr interessant. Wir haben ja schon im Verlauf der Staffel das alles gesehen, dass der Ring auch Wunden heilen kann. Und wir sehen auch, dass er sogar jetzt Adas Gesicht geheilt hat. Aber es geht auch noch weiter. Ich habe das so interpretiert, dass der Ring auch Adas, ich sage jetzt mal, gepeinigten Geist geheilt hat. Er will jetzt doch Frieden mit den freien Völkern und den Orks. Ich interpretiere halt da rein, dass das der Ring war. Und er hat halt bemerkt, dass der Zorn in ihm nur dafür gesorgt hat, dass er seine Kinder, also die Uruks, ans Messer liefert. Und er vergibt Galadriel auch, obwohl kein lebender Elb so viele seiner Kinder getötet hat. Und außerdem wollte Ada ja auch leibliche Kinder, wie in der vorherigen Folgenbesprechung auch wir gesagt haben. Und vielleicht denkt er, dass Galadriel sogar ihm dabei helfen kann, leibliche Kinder zu zeugen, weil dieser Ring ist ja anscheinend extrem imbar. Das ist jetzt nur. Achso, ich dachte, du meinst, er will mit Galadriel Kinder zeugen. Nein, ich war gar so, nicht. Was? Aber vielleicht erhofft er sich ja auch daraus, dass sie ihn auf die Weise heilen kann. Mhm, also, verstehe. Dass sie quasi das alles, was Morgoth bei ihm kaputt gemacht hat, kann sie wieder rückgängig machen. Ich habe das auch wohl so verstanden, dass durch das Anziehen des Rings für ihn so eine Art neue Weltsicht offenbart wurde, dass er merkt, dass es so die ganz rosa-rote Brille hat er plötzlich auf. Ja, es gibt so Schönheit und es gibt irgendwie tolle Dinge und selbst er, der so verdorben ist und gedacht hat, er ist so verbittert, dass er für diesen einen kurzen Moment etwas anderes gefühlt hat und das fand ich dann doch ganz gut geschrieben, das habe ich auch nicht erwartet, um ehrlich zu sein. Vor allem, wenn du halt den Ada jetzt vergleichst, der hier ist, mit der in der letzten Folge, der so richtig wutentbrannt auf Eregion zustimmt und sagt so, hey, komm, wir töten euch jetzt alle. Ja, wie fandest du denn den Reveal, dass er sich so umgedreht hat? Weil ich muss dazu sagen, ich glaube, das liegt auch jetzt, das ist eine ganz persönliche Sache. Ich fand es ein bisschen so, mit mir hat sich so alles ein bisschen zusammengezogen, weil ich an dieses Visuelle von Ada so gewöhnt war. Und dann, als ich gesehen habe, wie er so aussieht als Elb, ich fand das so ein bisschen. Ich glaube, es ist immer komisch, wenn man eine Figur so sich eingeprägt hat, wie sie aussieht und dann hat sie plötzlich so gezupfte Augenbrauen und so eine perfekte Haarlinie. Nee, und ist mir gar nicht so negativ aufgefallen. Das war bei mir nicht rein negativ, sondern eher, naja. Ja, und was ich auch sehr interessant fand, ist, dass er freiwillig aus eigenen Stücken Galadriel den Ring zurückgibt. Das ist ja schon mal, das muss man erstmal schaffen. Das stimmt. Ich meine, wir haben hier zweimal Ring zurückgeben bei Durin war das ein bisschen schwieriger, würde ich jetzt mal sagen. Der wollte ihn gar nicht zurückgeben. Und Ada hat ihn so gefühlt eine Minute an und dann ist alles wieder gut. Aber vielleicht, ich weiß nicht, ob das dann, das wirkte so ein bisschen trügerisch, weil die Ringe sind ja auch so ein bisschen trügerisch, ob das diese Heilung so ein bisschen zu schnell war, vielleicht, dass Ada so ein bisschen das Gehirn gewaschen wurde durch den Ring, weil eigentlich ist er eine komplett andere Person. Und, fandest du? Ich fand eher, dass es so geschrieben war oder gezeigt wurde, dass er wirklich diesen Sinneswandel hatte, vielleicht schon auch viel früher, bevor Galadriel jetzt dazugestoßen ist. Wir wissen ja nicht genau, wie lange er den Ring jetzt anhatte und da vor dem Stein gekniet hat. Ja. Ich habe das so verstanden, dass es aufrichtig war von ihm. Okay. Aber. Ja. ich meine immer nur so, das ist so, die Ringe sind ja trügerisch, deshalb ich traue den Ring auch nicht immer. Ich bin so ein bisschen wie Elrond. Okay. Ja. Okay. Und Sauron sagt ja auch, dass er ganz Mittelerde heilen will und deshalb den Ring von Galadriel braucht. Und ja, ich würde es gerne noch auf Adas Tod eingehen. Voll gerne. Das habe ich sozusagen in zwei Szenen unterteilt, merke ich gerade. Ich will aber noch kurz sagen, dass ja da Ada noch mal ein bisschen spricht über seinen Namen. Und da wollte ich noch mal kurz meine Theorie mit Eol entstauben. Klar. Weil er sagt ja auch noch, er hieß anders, als er noch so aussah, als man ihn dann sieht, als Elb. Und wie krass wäre das gewesen? Jetzt würde ich mal kurz sagen, wie krass wäre es gewesen, wenn er gesagt hätte, ich heiße Eol. Das fände hätte ich gesagt, ich schmeiße hier den Laden. Ich mache Podcast nur noch alleine. Nein, aber ich finde, das passt ja auch zu meiner Theorie, weil als sein alter Name ihm gegeben wurde, sein alter Name wurde ihm gegeben, aber seinen neuen hat er verdient. Und das ist ein weiterer Hinweis, denn über den Namen Eol hat Tolkien in einem Anhang im Silmarillion nämlich Folgendes geschrieben. Die Bedeutung des Namens Eol ist nicht bekannt und auch nicht, auf welche Sprache er sich bezieht. Das Wort ist weder Quenya noch Sindarin, sondern ein weiterer Name aus der Ursprache, damals wie heute bedeutungslos. Denn es ist nicht unbedingt notwendig, dass Namen eine Bedeutung haben. Und ich dachte, das ist wirklich eine expliziter Hinweis gerade, weil ich finde, das ist schon sehr selten bei Tolkien, dass Namen gar keine Bedeutung haben. Und hier macht ja Ada auch klar, dass sein alter Name für ihn nichts bedeutet hat. Ich finde, das kann kein Zufall sein. Ada ist Eol, Fact. Ja, ich muss noch zu der Szene zwei Sachen sagen. Und zwar, ich finde es einerseits, ich finde die dramatische Fallhöhe gefällt mir ganz gut, dass Ada Frieden nach Mittelerde bringen will. Und man denkt so, oh, wird jetzt plötzlich alles gut. Und alle leben wie im Paradies zusammen. Und dann funkt halt Sauron dazwischen und bringt Chaos und Zerstörung. Mhm. Das finde ich sehr gut. Aber es gab so eine Sache, die hat mich so gestört bei der Szene. Und zwar, warum reagiert Galadriel nicht auf die Implikation, dass Ada den Ring überhaupt hat? Sie weiß ja, dass Elrond den Ring haben soll. Und wenn Ada den Ring hat, muss Elrond wahrscheinlich tot sein. Und darauf gibt es überhaupt gar keine Reaktion und auch gar keine Nachfrage, was passiert ist. Ja. Also es wird halt, ich finde, das wird auch in ihrem Blick nicht so deutlich, dass sie quasi so ein inneres Kopfkino hat, oh, Elrond, mein bester Freund, den ich über alles liebe und vielleicht der hier auch in der Serie jetzt plötzlich meine Love Interest ist und der mich befreit hat aus der Gefangenschaft, der ist jetzt tot. Ich finde, das wäre was gewesen, was ja Rings of Power dann wieder innerhalb der Folge gelöst hätte. Also es wäre wieder sowas gewesen, oh Gott, erstmal Drama und dann nichts dahinter. Ich verstehe voll, wieso sie das dann übersprungen haben für den gewaltigeren Moment, dass der Ada in der nächsten Szene stirbt. Vielleicht wäre das auch zu viel gewesen, aber voll. Also von der Logik her ist das wieder ein bisschen unlogisch. Die Gesellschaft wird dann ja von einer Trage unterbrochen. Auf ich hab gedacht, was kommt denn? Die Gesellschaft Mittelerdes ist die Gesellschaft, tief gespalten. Was sagt die Gesellschaft zurück zuvor? Nee, sie werden von einer Trage unterbrochen, auf der Glück von einigen Orks an sie herangeführt wird. Und die Orks berichten zunächst, dass Sauron versucht hätte, Glück irgendwie auf seine Seite zu ziehen. Aber dass er sich dann geweigert hätte. In Wahrheit war es aber anders. Glück ersticht Ada und die anderen Orks stechen wie wild auf ihn ein. Natürlich wie einst Sauron in dem Prolog von Rings of Power von Staffel 2. Und der erscheint dann auch in einem schicken schwarzen Brustpanzer und befiehlt den Orks, Eregion zu plündern. Er beginnt mit Galadriel zu kämpfen, denn er will den Elbenring zurück. Ja. Was sagst du? Zu Adas Tod, ich fand die inhaltliche Klammer zur allerersten Folge, fand ich sehr gut, weil ich mag das, wenn etwas früh etabliert wird und dann später kommt man nochmal drauf und das ist halt so, erste Folge und letzte Folge haben jetzt einfach die perfekte inhaltliche Klammer, weil das halt einfach so die Situation einmal umgekehrt ist, weil in der ersten Folge stand Ada über Sauron und hat gesehen, wie er abgeschlachtet wurde von den Orks und jetzt hat es nochmal eine ganz andere Nummer, weil Ada ist der Vater der Orks und wird von seinen eigenen Kindern abgeschlachtet. Lito, ich fand erst, war ich mir nicht sicher, ob ich es Platz finde, weil das ja dann einfach nur das Ganze umgedreht ist. Aber dann habe ich mir überlegt, ist es auch eine nachvollziehbare Rache von Sauron, dass ich ihm das auch abkaufe, dass er genau dasselbe reproduziert, um ihm eins auszuwischen. Ja, genau. Ihm quasi auch den Spiegel vorhält. Also Spiegelverhalten in extrem. Ja, so ungefähr. Auch wenn ich fand es ein bisschen schade, ich hätte eigentlich damit das erwartet, dass Sauron, also das Glück gar nicht Glück ist, sondern dass das nur Sauron ist in einer verwandelten Form und dass Sauron ihm quasi den Dolch in den Leib rammt. Andererseits hat es natürlich was Poetisches, dass Ada von seinen eigenen Kindern getötet wird oder verraten wird. Ich finde es nur ein bisschen schade. Ich fand die Szene gut, aber ich finde es ein bisschen schade, dass Ada und Sauron nicht mehr die Chance hatten, miteinander zu interagieren, mal miteinander zu sprechen. Das hatten wir jetzt nur im Prolog einmal gesehen und einmal quasi so verdeckt Halbrand und Ada in der ersten Staffel. Aber dieses Aufeinandertreffen, das habe ich eigentlich herbeigesehen, dass da noch ein bisschen, dass die sich noch ein Wortgefecht liefern, bevor Ada dann getötet wird. Und es wäre auch extrem spannend gewesen. Ich habe das auch erwartet. Ich fand dann aber auch diesen Dialog ganz passend, wie Sauron dann ja sagt zu ihm, also seine letzten Worte von Ada sind ja meine Kinder. Und dann sagt irgendwie Sauron, es sind keine Kinder mehr. Und das fand ich dann auch ganz doppeldeutig oder mehrdeutig, weil ja er dann im Endeffekt sagt, sie könnten erwachsen geworden sein, also dass sie jetzt selbstbestimmt sind. Aber wenn man Sauron kennt, weiß man, er sagt eigentlich damit, es sind seine Sklaven jetzt wieder geworden. Sie sind Ada entwachsen. Sie sind, ja, verwachsen mit Sauron. Und noch eine sehr wichtige Sache, Xenia. Coole neue sexy Outfits in Mittelerde. Präsentiert von Jonas Ressel und Xenia Popescu. Sauron hat einen neuen Brustpanzer. Ist es dir aufgefallen? Natürlich ist mir das aufgefallen. Der ist schick. Der ist sehr schick. Man könnte fast sagen, Daemon Targaryen, schick. Schick. Ja, der hat nämlich so Schlangen, darauf eingraviert. Und das passiert, das passt ja zu Sauron, dem Verführer, weil die Schlange als Symbol. Weil es so sexy ist. Der ja, weil genau. Der Brustpanzer so hot ist. Ja, die Schlange ist ja das Symbol der Verführung. Und es gibt ja, die gibt es ja nicht erst seit K aus Dschungelbuch, dem Dschungelbuch, sondern ja schon aus der Bibel mit der Schlange und dem Apfel. Das müssen wir jetzt nicht wiederkäuen. Adam und Eva, Leute. Ja, es ist vielleicht Google's. ein bisschen plakativ. Oh, sorry, ich habe wieder gespuckt. Bisschen plakativ. Aber mir hat's gefallen, der neue Brustpanzer. Man weiß ja auch aus einer Kurzgeschichte aus dem Silmarillion, dass ja auch Sauron sich mal als Serpent, also als Schlange, verwandelt hat. Ja. Von daher auch nicht weit hergeholt, dass er sich da irgendwie was von seinen alten Formen auf die Brustplatte malen lässt. Am Ende vielleicht auch noch ein Werwolf, das wäre auch cool gewesen. so ein tacky Werwolf, so in 80er Jahre. Nee, das ist so wie heißt das, Where's Waldo, so ganz viele Sachen von ihm aus seiner Geschichte draufgekommen, quasi der ganze Lebensgeschichte. Auch so Halbrand einfach im Porträt. Und ne, ich meine, wir sagen ja oft, das ist ja nicht logisch, dass das und das ist und das passiert. Das, jetzt hat Sauron plötzlich ein neues Outfit, hat er sich umgezogen. Das finde ich gar nicht schlimm. Ich auch nicht. Nee. Ich fand, das war auch um uns mal zu verteidigen. Ja, genau. Sorry, Leute, wenn wir zu viel meckern. Ja. Aber hier fand ich das auch cool. Ich finde auch generell, ich bin mit Sauron jetzt so warm geworden, also mit dieser Annatar-Form. Und Charlie Vickers. Und Charlie Vickers, der macht das auch wirklich gut. Ja. Das mochte ich auch. Und auch er und Galadriel fangen ja an, sich diesen Kampf zu liefern. Und wie ging es dir dabei? Da bin ich voll gespannt drauf, weil ich habe mich schon so ein bisschen gefreut und ich weiß, es ist jetzt auch vielleicht ein bisschen billig, weil, ja klar, die beiden müssen dann miteinander kämpfen. Das ist so dieses große Finale der Folge. Aber ich war schon gespannt. Also wir haben jetzt in der Szene nur den ersten Part von dem Schwertkampf. Aber so im Großen und Ganzen, ich fand den halt, der war cool. Man sieht, dass Sauron klar überlegen ist. Das ist so ein bisschen, das hat mich erinnert, wie halt so ganz locker alles abwehren kann. So ein bisschen wie bei Matrix mit Neo und Agent Smith am Ende, wie er am Ende ihn auch mit einer Hand nur abwehren kann. Aber du, ich spüre es schon, du warst nicht so zufrieden. Nee, doch. Ich wollte eher, ich hatte Angst, dass wenn ich jetzt sage, ich fand es cool, dass du dann sagst, was? Weil wir haben diesen einen coolen Move mit dieser Krone von Morgoth und so dem Schwert von Galadriel, wo er so das so umdreht. Also einklemmt, ja. Und dann wieder ihr so gegen sagt und sagt so Galadriel und irgendwie habe ich das so Galadriel. Ja, Galadriel. Und ich war so, okay, so, was geht jetzt ab? Also mich hat das bekommen, obwohl ich diese Szene, das hat ja Rings of Power im Vorfeld so durchgenudelt, in jedem Trailer hat diese Szene irgendwie und ja. So, das war sogar ja das Vorschaubild bei Amazon, habe ich gesehen. Ach echt? Für das Wochenende, ja, das war so dieses, diese Binde da auf der App. Ja, ich fand das gut und ich mochte auch, dass man teilweise sogar Angst hatte um Galadriel, obwohl ja das alte Prequel-Problem, man weiß ja, dass sie überleben muss. Ja, deshalb wird auch, na, der Sturz wird auch besonders spannend, aber da kommt dazu. Aber kommen hier dachte ich dann doch schon, ah, jetzt geht's ans Eingemachte, die beiden treten nochmal gegenüber. Okay, kommen wir nach Eregion zu der Nazi-Szene. Oh Gott, ja, stimmt. Ja, Eregion steht in Flammen. Und Elrond und Galad beobachten in Ketten, wie die Statue von Fëanor auf dem Vorplatz runtergerissen wird und wie die Orks die Aufzeichnungen und Arbeiten von Celebrimbor vernichten. Du meinst natürlich, das ist eine, ich musste gerade, während ich das vorgelesen habe, wegen der Bücherverbrennung, klar. Ja, genau. Ja, also Elrond und Co. sind am Leben. Letzte Folge wusste man es nicht so genau, was mit denen passieren wird. Ich finde das schon ein bisschen merkwürdig inszeniert. Am Ende der letzten Folge sind Elrond und Gil-galad ja besiegt worden. Und die Folge hat aber aufgehört, dass Arda den Ring der Macht erlangt hat. Und warum sehen wir nicht, was zwischendrin passiert ist? Also es wurde keine Gefangennahme gezeigt. Eigentlich sollte man ja davon ausgehen, dass Arda die Elben töten will, wer das ja auch gesagt hat. Und das quasi auch so Elrond gegenüber in dieser einen Gesprächsszene auch so gesagt hat, so ja, dann Pech gehabt, aber der muss ja jetzt auf dem Fels über Ostin Edil sein, weil die Story, in der er gerade braucht, in der Szene davor, dass er stirbt. Und das kommt halt so komisch, weil Sauron oben auf dem Felsen gesagt hat, dass die Anführer der Elben nicht getötet werden sollen. Wo ich mir auch so gefragt habe, warum? Klar, die müssen Plot-Armor haben, weil die müssen später nochmal vorkommen. Aber es hat so chronologisch hat sich so komisch angefühlt. Sind die Orks von da oben jetzt so schnell nach da unten gelangt, um die Nachricht zu überbringen? Ey, aber nicht Elrond und Gil-galad töten. Und wo haben Elrond und Co. einfach die ganze Zeit verbracht? Also, ne, ich habe eigentlich gedacht, dass die jetzt, die müssen eigentlich sterben, so wird das ja erzählt in der letzten Folge, aber jetzt sind sie doch am Leben. Und Sauron sagt dann halt ganz noch so sehr convenient in der Szene davor, ja, aber übrigens nicht die Anführer töten, obwohl Arda halt schon. Also da muss halt irgendwas, in der Zwischenzeit muss irgendwas passiert sein, was mich halt so verwirrt hat dann. Ja, und vom Schnitt her wird es ja richtig gezeigt, so als wäre das jetzt genau in dem Moment passiert. Ja. Und ich finde, dann hätte man auch noch vielleicht ein bisschen Zeit verstreichen lassen können mit einer anderen Szene, um das dann für uns logischer erscheinen zu lassen. Und ich finde auch, wieso gilt Arondir als Anführer der Elben? Also er ist ja einfach nur ein weiterer Elb. Das ist die Plot-Armor. Ja, aber so, das ist dann schon auch nicht wieder ganz elegant so. Ja, ne, ich meine, da fehlt halt diese Szene mit Arda, was Arda mit den allen macht, was Arda mit Elrond und mit Gil-galad und mit Arondir macht. Und ist Arondir nicht auch tödlich verletzt? Also haben wir nicht in der letzten Szene gesehen, wie er von Arda richtig gestabbt wurde und dann so zu Boden gefallen ist und jetzt wirkt er wieder so quickfidel. Ja, stimmt. Ne, das habe ich auch gerade erst, ist mir eingefallen. Ja. Da haben wir doch letzte Folge auch noch mal drüber gesprochen. Ja. Aber ich fand auch, Elrond ist ja hier wieder der ganz der Diplomat, weil er sagt ja auch Uruk. Das heißt, Uruk. Er weiß, wie er die Orks beschwichtigen kann. Ja. Aber das hilft ja alles nicht. Ich finde, es ist immer das Schlimmste mitunter, was Bösewichte machen können, wenn sie so Wissen und Kultur schändigen. Also natürlich auch Mord, Leute. Ne, ihr wisst, darüber braucht man gar nicht reden. Aber ich finde, Xenia verteidigt nur das geschriebene Wort. Menschenleben sind ihr egal. Nein, aber ich finde halt bei, natürlich, Menschenleben jetzt mal außen vor, aber ich finde so Wissen, das verloren geht. Ich bin ja auch ich bin ja obsessed mit der Bibliothek von Alexandria. Und hier, das habe ich so gefuchst. Ich war wirklich so, nein. Aber Moment mal, Xenia. Ja. Ich kann das natürlich verstehen, ne? Und dass diese ganze Bücherverbrennung, das erinnert, hat mich natürlich direkt halt an Nazi-Deutschland erinnert. Klar. Bücherverbrennung. Und das ist ja auch was Böses und das zeigt ja nochmal, dass die Orks böse sind, obwohl die ja in der Serie eigentlich gut dargestellt werden sollen, aber dann irgendwie zwischendurch doch wieder nicht. Vielleicht sind sie jetzt auch nochmal böser geworden, weil Sauron jetzt. Aber andererseits, der King ist. Es wird ja erzählt, dass sie die Schriftstücke verbrennen und Elrond wird die retten. Aber mit Hilfe dieser Schriftstücke wurden ja auch die Ringe der Macht entwickelt. Das heißt, so im übertragenen Sinne, die zerstören gerade die Pläne für die Atombomben. Was ja eigentlich gut wäre. Aber ich habe es auch so verstanden, dass das ja alles, also das ganze Lebenswerk von Celebrimbor, aber was Schmiede, hat er geleistet? Die Schmiede. Die Schmiede. Das Tor von Moria, ja. Ithildien, das wurde ja alles so etabliert in der Serie, dass er das dann schon alles gewerkelt hat. Das stimmt schon. Und ich meine, das ist ja nicht nur Celebrimbors Legacy, ist ja nicht nur die Ringe, sondern auch, er war ja einer der größten Schmiede, der größten Elbenschmiede seit seinem Großvater. Und so oder so, du hast schon recht, also da gehen wahrscheinlich auch ein paar Infos verloren. Das ist vielleicht besser, dass die verloren gehen. Ja, schon. Aber trotzdem, also ich weiß nicht, auch wie der Ork, wie evil der dann auch wieder so war. So, ja, ist wie freut sich, ja, jetzt genau. Eigentlich sein. Und ich verstehe das schon, weil Orks, die sind freuen sich wahrscheinlich auch ein bisschen, obwohl sie ja auch einfach nur in Ruhe gelassen werden wollen, bla bla bla. Mhm. Aber ich verstehe das immer in Rings of Power so, dass sie ja doch auch Schadenfreude empfinden gegenüber den Elben, weil die Elben halt so diese krassen Ficker sind, denen geht's so gut, die sehen so gut aus und die Orks sind so die müssen immer leiden. Immer wenn ich einen Ork sehe, ich habe so das Gefühl, die haben immer Magenprobleme. Die haben immer so eine chronische Krankheit, denen geht's immer so, die haben Sodbrennen ohne Ende. Die kennen es nicht anders. Ja, weil die ganze Zeit nur so Maden essen müssen. Ja, madiges Brot. Ja, ich muss noch ein Zitat fand ich ganz witzig, da musste ich ein bisschen schmunzeln, als Gil-galad sagt, cowardly traitors. Stimmt. Ja, und ich finde das auch weird. Ist dir das aufgefallen, dass die Stadt ausgestorben wirkt, außer die drei? Dann auch noch das sind keine Leichen, ne? Ja, genau, da sind gar keine Leichen, das ist gar keine richtige Verwüstung schon, aber alle Leute sind anscheinend aus dieser Stadt raus oder wurden alle schon in Massengräbern von den Orks irgendwie aus der Stadt rausgetragen. Oder ich gegessen. Weiß ja nicht. Oder gegessen, aber wie schnell funktioniert das alles? Weil das ist ja irgendwie auch an sich so, dass diese Figuren an dieser Ort und Stelle bleiben und dass wir sie später ja auch nochmal sehen. Ja. Und da dann auch so getan wird, als wäre Zeit verstrichen, aber sie hätten sich nicht bewegt. Ja. Also so oder so finde ich das, ich gehe da voll mit. Diese ganze Szene ist so komisch, weil man merkt so, okay, was ist denn da hinten los? Ist da, das war doch gerade noch eine Schlacht. Also ich muss ja mindestens einen Elb mal sehen, der da noch liegt oder sowas. Und ja, wir sehen natürlich nur wieder die Figuren, die wichtig für uns sind und die wir kennen. Weißt du, gib mir eine Szene, wo Elrond und die anderen beobachten müssen, wie da, wie Elben hingerichtet werden. Also ich freue mich nicht darüber, aber das macht's ja spannender. Das macht's auch für die Figuren tragischer. Wenn die jetzt sehen, dass die überleben jetzt, weil die Anführer sind und andere werden halt abgeschlachtet. Ja, du hast recht. Ermordet Kinder und Frauen in der Serie, das wollen wir sehen. Nein, Quatsch. Aber bei mir ist Bücherverbrennung auf jeden Fall auf derselben Ebene als Spaß. Nein. Sorry, wenn wir da zu locker drüber sprechen. Ja. Es sind Leute gestorben. Eine Schweigeminute. Ja. Also das ist eine Szene auch so ein bisschen witzig, wie Elrond ausrastet und plötzlich auch so ein Ork anzündet. Ja, das finde ich auch. Aber er hat auch so geschrien, das ist auch so un-Elrond-typisch. Ja. Ich muss ja auch sagen, ne, ich finde Elrond ist ja schon auch ziemlich hot. Jetzt auch so in diesen paar letzten Folgen, auch mit seinen Haaren ist dir jetzt aufgefallen, die werden immer länger. Ja, ich fand seine Frisur in der ersten Staffel fand ich jetzt nicht so gut, aber seine, wie hat es Durin genannt? Oh Gott. Nee, das war Finrod, oder? Weil ich gesagt habe, der ist so ein Fuckboy, weil er so. Nein, aber ich meine, Elronds, seine Frisur in der ersten Staffel ist nicht so cool wie in der zweiten Staffel. Ja. Und Durin hat ja zu ihm irgendwas gesagt, hier, Flaggen machst, aber davor hat er irgendwie gesagt, so Gezeiten, gewirbelte Haare, irgend sowas. Ja. Er hat nie ein Bad Hair Day. Nee, auf gar keinen Fall. Wechseln wir zurück zu Galadriel und Sauron. Sauron und Galadriel. Nochmal. Rewind. Sauron und Galadriel kämpfen weiter miteinander, während Sauron die Gestalt wechselt und mal sexy Halbrand, mal Celebrimbor und mal Galadriel selbst ist. Sauron versucht nochmal Galadriel auf seine Seite zu ziehen, kann sie dann aber mit der Krone Morgoths verletzen und ihr die Ringe abnehmen. Ja, ich würde mit der gerne über Licht und Dunkelheit sprechen. Alles klar. Ja, Sauron erinnert Galadriel nochmal an ihren Bruder. Der wurde ja im ersten Zeitalter von Sauron getötet und es war ja Galadriels Motivation nach Rache in der ersten Staffel. Sauron sagt: Galadriel, surely you of all elves must understand that to find the light, we must first touch the darkness. Er sagt ja genau dasselbe. Genau, wie Finrod. Wie ihr Bruder. Und glaubst du, dass Sauron ihr nochmal hier anbietet, sich ihm anzuschließen? Also will er so ein bisschen seine Taten relativieren? Ja. Okay, gut. Gehen wir weiter. Nee, du hast vollkommen recht. So habe ich das auch verstanden. Er sagt ja dann später auch nochmal sogar expliziter. Ich weiß nicht mehr genau, was er sagt, aber ich habe das so verstanden, dass er ihr das nochmal anbietet und dass er sie nochmal daran erinnert, dass sie so eine gute Zeit zusammen hatten als Halbrand. Ja. Weißt du noch, good old times. Wir können das the most sexy Paar auf Mittelerde sein. Ich meine, diese Erscheinung von Halbrand, ich habe das Gefühl, das hat mich auch in dem Moment wieder ein bisschen bekommen, weil er war nochmal schöner, als wir ihn in Erinnerung hatten. Also es war dann doch eine gute Illusion von Sauron. Mhm. Das fand ich auch ganz nett gemacht. Es ist ja auch ein bisschen dieses Klischee, so Kylo Ren Rey-mäßig aus Star Wars. Also man hat so diese dunkle Macht und dann will man diese Person, die so voller Licht ist, wie Galadriel, auf die böse Seite ziehen. Und dass das so eine Art Trope ist, die ja auch viele Leute kritisieren, weil sie sagen, das passt nicht so wirklich, das ist mir zu sehr Enemies to Lovers Trope irgendwie auf Herr der Ringe gemünzt und das kann ich auch voll nachvollziehen. Trotzdem muss man ja auch sagen, dass die Peter Jackson Trilogie da ja doch auch so eine Art Grundwerk gelegt hat für, weil ja auch Galadriel in dieser bösen Einstellung, böse Galadriel, wo sie ja auch sagt, ihr hättet eine dunkle Königin bekommen anstatt einen dunklen Herrscher. Mhm. Und ich finde, da hat man sich ja schon was bei gedacht und ich habe dann doch das immer als ganz guten Antrieb gefunden für Galadriels schlechtes Gewissen, dass sie denkt, sie hätte kurz sich verführen lassen von ihm. Ja. Ich weiß nicht, wie es dir da geht, aber ja, also ich fand es prinzipiell auch in der ersten Staffel interessant, das einfach mal so zu sehen und nicht unbedingt immer so 100% auf die Lore anzugehen. Und ich finde es auch gut, dass sie es nicht so machen, dass sie da jetzt wirklich was gehabt haben miteinander. Ja. Und dass das jetzt explizit so Liebe sein muss oder sowas. Liebe, Harry. Liebe, Harry. Ja, ich wollte genau noch eine Sache zur Dunkelheit. Sauron sagt ja zu ihr, we must first touch the darkness. Und später wird sie ja vom tiefsten Dunklen, von der absoluten Darkness überhaupt getouched, berührt. nämlich von Morgoths Krone. Und welcher Gegenstand symbolisiert mehr die Dunkelheit als die Krone von Morgoth? Und dann würde ich noch gerne mit dir über Trugbilder sprechen. Alles klar, wie in der Uni. Was sind denn Trugbilder? Nee, aber ich weiß schon, was du meinst. Ja, weil es ist ja fast auch schon so ein Hollywood-Klischee, dass Heldinnen und Helden manchmal gegen Gegner kämpfen, die ihre Gestalt wandeln können. Und die nehmen dann oft ja die Gestalt an von Familie, von Freunden oder von Mentoren. Und hier passiert ja das Gleiche dann mit Sauron. Er übernimmt ja die Form von Halbrand, von Celebrimbor und am Ende auch von Galadriel. Und ich hätte auch so ein bisschen noch Finrod erwartet, dass er das auch noch mal mitnimmt. Hätte ich auch gut gefunden. Und ne, dann ist das so im übertragenen Sinne, der Held kämpft gegen sich selbst. Das ist ja auch immer sehr interessant. Und oder auch so diese böse Version von Galadriel. Das fand ich dann auch so ganz nett. Ja. Weil er sagt die ganze Zeit, er hat sie hat diese dunkle Seite. Ja, das ist Saurons Galadriel, wie er sie sich vorstellt wahrscheinlich. Und mir hat es eigentlich ganz gut gefallen, weil es halt auch so zu Saurons Wesen als Verführer passt. Und als Gestaltwandler. Ja, und ich weiß nicht, wie es dir ging. Ich finde bei Halbrand, ich finde sein Gesicht sah so ein bisschen zu glatt aus. Ja, aber das war ja diese, ich habe das so verstanden, es war die Illusion, dass ja auch Galadriels Erinnerung von, man kennt das ja auch, Erinnerungen verwischen und werden nochmal idealisiert. Und dass ja auch ihre Version von Halbrand wahrscheinlich in ihrem Kopf sehr ideal ist, also so, wie nennt man das, so sehr perfekt. Und jetzt hier das auch so zu zeigen, sehr durchdacht und auch ganz smart gemacht, fand ich. Und als er dann sie ja auch mit Morgoths Krone erwischt, da habe ich auch kurz, ich weiß noch, ich habe das hier geguckt im Büro und genau in dem Moment kamst du so, bist du an mir vorbeigelaufen und hast das gesehen. Und ich war wirklich schockiert. Ich dachte kurz, was passiert hier? Stimmt. Und ist Galadriel jetzt tot? Also dann habe ich mich im nächsten Moment direkt wieder gesehen, ja, Galadriel überlebt. Es ist Rings of Power. Es ist Rings of Power, das kann ja gar nicht sein. Aber ich hatte kurz für eine Sekunde Angst um sie. Ja. Das muss man Rings of Power lassen. Also ich mochte die ganze Szene insgesamt. Ich fand nur bei dem Kampf, das hat mich so im Nachhinein so ein bisschen, ich weiß nicht, ob es mich gefuchst hat oder ob ich, keine Ahnung, komische Erwartungen habe. Geigelt hat. Aber ich hätte mir Sauron so ein bisschen als jemand vorgestellt, dessen Attacken ein bisschen mächtiger sind. Dass er zum Beispiel, wenn er so einen Stein, also wenn er so mit dem Schwert auf den Stein hat, dass das halt so durchgetrennt wird. Ach so. Also ein bisschen wie der Hexenkönig von Angmar in Die Rückkehr des Königs. Also dass da ein bisschen mehr Power dahinter ist. Dass es für Galadriel, dass sie sich dann so wundert, oh fuck, was passiert hier? Das ist ganz schön stark. Habe ich auch das Gefühl, dass hier dann doch was liegen gelassen wurde wieder, dass man Sauron als Ware so als Maia wahrnimmt und nicht als an einen Elben, der als eine Person. Wesen, das ein bisschen mächtiger ist, aber wenn Galadriel Glück gehabt hätte, hätte sie ihn vielleicht, vor allem er hat die Krone von Morgoth auch als Waffe, also ja, hätte man auch anders inszenieren können, aber so war es vielleicht spannender, weil man das Gefühl hatte, die beiden sind teilweise auf Augenhöhe und wollen wir zur nächsten Szene überkommen, weil es die eine Szene geht ja in die jetzt direkt über, die Zwerge von Eregion, die Zwerge eilen Eregion zu Hilfe und Elrond erfährt, dass Durin nicht dabei ist und trauert. Wir haben schon uns überlegt, sind die Zwerge jetzt einfach komplett passé oder was passiert mit denen? Aber jetzt haben wir endlich die Gewissheit, sie sind doch gekommen. Und das ist ja auch so eine Sache, ich glaube, da wollte ich später noch drüber sprechen, die in der Lore passiert ist. Stimmt, ja. Haben wir auch uns gewundert, dass es nicht passiert. Ja, voll, da habe ich mich ein bisschen geärgert, weil ich das in der letzten Folge angemerkt habe als Kritik und ich muss mich korrigieren. Ich hätte nicht gedacht, dass die Zwerge doch noch zu Hilfe eilen. Das ist jetzt auch in Rings of Power wieder verkopfter geschrieben als im Legendarium, muss ich dann auch wieder sagen. Also, dass halt Durin Teile der Zwerge nicht schon vorher geschickt hat. Ja. Und dass sie dann jetzt doch noch im Nachhinein kommen, weil man dann diese Sache mit seinem Vater noch klären musste. Aber ich finde, er brauchte Navi bei dem Ganzen ja gar nicht. Also Navi und ein paar Zwerge hätten wirklich mit gutem Gewissen einfach in die Schlacht ziehen können von Anfang an. Und dann wäre ja Eregion vielleicht auch nicht gefallen. Und so können sie nur den Rückzug der Elben garantieren, was aber dann doch wieder mit dem Legendarium übereinstimmt. Also es ist doch dann ganz gut gemacht. Aber das davor ist dann wieder so eine Art, weiß ich nicht, nicht durchdachtes. Manko. Ja, so, es fühlt sich wieder holprig an. Ja. Und was sagst du zu den Maschinengewehrarmbrüsten von den Zwergen? Ist ganz okay. Ich habe ja über Bogen letztes Mal einen Exkurs gemacht. Ja. Und da wurde ja auch gesagt, dass so Zwergen andere Bogen haben, auch inklusive Armbrüste. Ich fand es nur ein bisschen schade. Ich hätte gern die Zwerge mit den Äxten so in Action gesehen, dass sie auch so ein paar Orks zerspalten. Ja, da wurde wieder nicht reingegangen in diese Szene. Da hat man immer nur wieder diese im Hintergrund gesehen, wie so ein paar Zwerge Orks überrennen, aber jetzt nicht so der One-Shot, der eine One-Shot für die Szene, wo die Folge wurde schon aufgebraucht. Ja. Okay, so mal. Achso, ja? Eine Sache habe ich noch. Ja? Hätte Navi nicht sagen können, wen Durin betrauert? Das hat mich ein bisschen aufgeregt, weil er fragt, also Elrond fragt sich jetzt die ganze Zeit, okay, wen? Dieser, seine Kinder, sein Vater, also er macht das ja nicht so konkret. Und das war ein bisschen, das fand ich so ein bisschen Hollywood-mäßig, dass er da sagt, er ist in tiefer Trauer. Und dann muss er direkt weitergehen. Aber wir wechseln wieder direkt rüber zu Galadriel und Sauron. Denn er versucht immer noch von Galadriel Nenya zurückzubekommen. Und es sieht auch erst so aus, dass es ihm gelingen wird, aber sie stürzt sich von der Klippe. Das war so dumm. Arondir und Gil-galad beobachten, wie sie fällt. Und die Zwerge können dann den Rückzug der Elben sichern. Sauron tötet Glück. Ja, Galadriels Opfer. True creation requires sacrifice, hat sie sich wahrscheinlich sehr zu Herzen genommen. Denn sie opfert sich und stürzt mit ihrem Elbenring in die Tiefe. Und da erinnert er das, mich hat es ein bisschen an die erste Folge erinnert, wo Elrond ja das Gleiche macht. Bloß nicht auf Land, sondern ins Wasser sich reinstürzt. Ja, ich fand es so dumm, dass sie den Ring so vorher auszieht. Weil er beschützt ja auch vor Verletzungen. Also der Ring, ne, beschützt ja, ja einen auch davor. Ist ja ein heilender Ring. Und das wäre vielleicht schlau gewesen. Aber sie zieht ihn halt einfach nur für so die Show. Für so die Show für ja, ihn aus. Um es spannender zu machen. Um es spannender, ja. Oh, ich weiß nicht. Und dann, ich fand auch, wie sie dann so sagt, heil dich selber. Das ist so auf einer Ebene mit The Sea's Always Right und I've got 99 Problems and 9 Rings, so was auch immer sie da eben gesagt hat. Ich hatte auch dieses Give me your ring, Galadriel, your ring, was Sauron anscheinend so in Gedanken sagt. Wir sehen ja, dass Charlie Vickers das nicht sagt, sondern dass das so im, als Voice-Over eingesprochen wird. Das hätte ich jetzt auch nicht gebraucht. Manchmal habe ich das Gefühl, dass die Showrunner einen für nicht so ganz schlau halten, dass sie das noch so einfügen müssen. Wir wissen doch, was Sauron will und das muss ja nicht nochmal vorgekaut werden. Vor allem, weil sie Sauron den Ring ja hinhält. Ja, eben. Das ist so dieses doppelt und dreifach, damit jeder versteht, ja, ja, dass das, was da gerade ja passiert. Das macht ja Rings of Power sowieso. Sie ist ja jetzt nicht die subtilste Serie. Aber sprechen wir mal über wirklichen Impact. Ork Daddy wird getötet. Hat's dich getroffen? Jonas, ich hätte nicht gedacht, dass der Tod von Glück mich mehr kriegt als der Tod von Medania, von, wie hieß die andere nochmal? Rian zusammen. Ja, stimmt. Von Wildrake. All diese Figuren, die bisher gestorben sind. Ich habe fast geweint. Dieser Moment, wo Glück nochmal sagt, viele Orks oder viele Uruks werden sterben und dass er dann in dem Moment so getötet wird von Sauron. Ja. Boah, ich habe die ganze Zeit an seine Ork-Frau gedacht, an sein Ork-Baby. Weißt du, was bestimmt noch als nächstes Spin-off von Amazon zu Herr der Ringe kommen wird? Nee. Saving Private Rian. Ich hoffe, Glück ist einer der Figuren. Ja. Da ist er noch am Leben. Es hat mir wirklich das Herz zerbrochen, wissen. Ich weiß nicht, ob du dich da auch. Weil es war so ein kleiner Moment, aber ich war so, nein! Ja, ich fand es hat mich jetzt nicht so genommen, nicht so mitgenommen wie dich, aber ich finde, es ging auch wieder so ein bisschen zu schnell. Ich meine, Glück wurde seit der ersten Folge als Adas zweite Hand etabliert. Er hat eine Familie und er hat ein Kind, das wurde ja auch gezeigt. Und jetzt tötet Sauron ihn, weil er genervt zu sein scheint. Aber ich finde, die Showrunner holen nicht so aus dem Tod von Glück raus. Der guckt nur einmal verwundert und weiter geht's. Das hätte so ein toller Spannungsmoment sein können. Mm. So Glück hätte noch mal so bereuen können, dass er Ada hintergangen hat. So, dass er noch mal sagt so, Father, oder sowas. Ja, und dass sie halt die anderen Orks auch so ins Wanken geraten können, ob sie Sauron jetzt wirklich folgen sollen, weil die reagieren ja auch nicht wirklich drauf, dass er gerade jemand von ihnen abgeschlachtet wird. Ich fand das tatsächlich okay. Also, dass die sich noch mal ein bisschen eher so angucken, so, Aber das gab es doch so ein bisschen durch diesen einen Ork, der dann ja aber wegläuft. Aber mehr. Ja, das okay, fair. Das, da gehe ich mit. Ich meine, dass so der Riss innerhalb der Orks ein bisschen höher ist, dass das auch für Sauron jetzt wieder eine spannendere Situation wird. Okay, so. Ja, doch, das finde ich auch. Also, das hätte man definitiv mehr ausholen können. Aber ich fand, dass so diese Simplizität, hier funktioniert dieses Simple in Rings of Power für mich jetzt, dass sie da viel oft liegen lassen, weil ich finde, für Glück war für mich am aussagekräftigsten, dass er ja die ganze Zeit die Uruks beschützen wollte. Und das ist ja ein Satz, den er gegenüber von Arda häufig wiederholt hat. Also, ne, many Uruks will die, wenn du das und das weitermachst. Und dass das auch seine letzten Worte waren, bevor er diese Hoffnung in diesen neuen Herrscher gesteckt hat und sich dann irgendwie geirrt hat. Und dass so in diesem Moment, wo er einfach nur wahrscheinlich auch seine Familie beschützen will, er dann so brutal erstochen wird. Also ich fand das Also ich fand es auch gut. Tragisch. Ich finde, das hätte man noch ein bisschen besser hinbekommen können. Okay. Aber insgesamt war es schon. Ich habe schon sowas, erwartet, aber es hat dann doch mehr Impact gemacht als so ein Tod von mir da. Vor allem, weil es halt so ein Ork ist. Also es ist das erste Mal, dass ich für so ein Ork wirklich so Mitleid empfinde und auch so für Empathie. Einen Uruk. Für einen Uruk. Sorry. Alte Schule hier. So, auf die nächste Szene eingehen. Ja, ich fand aber diese weitere Einstellung, um natürlich auch noch was Negatives zu sagen, nein, ich fand das irgendwie so komisch. Es sah so komisch aus, von Weitem wieder in so Galadriel da runterfällt. Ja, und alle so gucken so und direkt so checken, oh Moment, das muss Galadriel sein. Ja, aber das war so eine kurze Szene. Ich habe mich auch gefragt, ob die checken, was da gerade passiert. Ich mich auch. Weil sie müssen es ja gecheckt haben, sonst würde die folgende Szene gar keinen Sinn ergeben. Ja, weil das war ja dann anscheinend für Rings of Power dieses so aneinander, also so dass man das für uns dann auch nochmal mit reinschreibt, weil sonst wäre es ja unlogisch, dass sie dann einfach zu Galadriel kommen. Voll. Aber ich finde dann, diese Szene ist halt so voll, so eine Sekunde, man sieht, also es sah auch, glaube ich, echt ein bisschen kacke aus. Da muss ein Zwerg kommen und sagen, Commander, we found the Elf Warrior. Hätte ich besser gefunden als sowas. Aber das ist jetzt auch nur Korinthenkackerei. Ja, das aber es sind so viele kleine Sachen. Irgendwann ist der Haufen, wird größer. Kleinvieh macht auch Mist. Wollen wir zur nächsten Szene übergehen? Ja, gerne. Galadriel ist da nämlich gestürzt und gegallert und Arondir versuchen, sie zu retten. Aber die Verletzungen der Krone Morgoths sind zu stark. Elrond hat aber eine Idee. Mit den beiden Elbenringen, Nenya und Vilja, in der Kombi können sie es versuchen. Elrond steckt sich Nenya an den Finger. Ja. Gil-galad sagt in Quenya: By the light of the Elder King, I command all darkness to depart from thee. Als er versucht, Galadriel zu heilen. Und es ist natürlich die Frage, wer ist dieser Elder King? Und über den Elder King haben wir heute schon mal gesprochen. According to lore ist das nämlich der bekannteste Titel von Manwë, dem Valar, über den wir heute schon gesprochen haben. Und ich weiß auch nicht, wie der Serienkanon die Verbindung schafft. Denn für Heilung war eigentlich die Valier Este zuständig. Aber ich fand es auch nicht so schlimm. Und wenn Manwë in der Episode eh schon erwähnt wird, dann halt direkt zweimal. Also, ja, fand ich auch gar nicht so verkehrt. Ich finde das generell ja auch wieder so eine Art von Zitat oder Zitation von Herr der Ringe, also von der Peter-Jackson-Trilogie, weil das erinnert natürlich an Frodo, wie er von der Morgul-Klinge verletzt wurde und dann ja auch von Elrond geheilt wird in Bruchtal. Ja. Und da wird ja auch erzählt, dass er geistig und körperlich verletzt war. Und als dann ja Gil-galad sagt, these are not merely wounds of the body, her very immortal spirit is being drawn into the shadow realm. Dann habe ich so gedacht, ah ja, das soll daran auch erinnern. Ich fand es auch eine Sache, wo du so overexplained bei Gil-galad, the darkness is too powerful, I cannot save her. So, no shit, ne? Haben wir auch mitbekommen. Aber ich meine, die Szene etabliert jetzt so ein bisschen, dass Elrond ja auch ein Heiler wird. Also vorab eine Sache, dass Galadriel bei diesem Sturz nicht komplett zerfetzt wird, das lassen wir jetzt mal komplett außen vor. Und warum Morgoths Krone einen ins Schattenreich bringen soll, muss mir jetzt auch noch jemand erklären, weil das machen wir eigentlich. Das ist so dieses Ding, dass man irgendwie so Power denkt. Das hat man einfach jetzt so gemacht. Ja, das passt schon. Ja. Und warum die drei direkt dorthin geeilt sind, ich meine, das ist auch nicht klar, aber genau, Galadriels Wunde kann nicht geheilt werden. Und du hast ja schon gesagt, dass das stark an Frodos Wunde mit der Morgul-Klinge erinnert. Ich muss aber sagen, für mich ist so Morgoths Krone so ein paar Tier über einer Morgul-Klinge. Aber das ergibt ja auch Sinn, weil sie ist eine Elbin. Ja. Sie hat den Ring der Macht angehabt. Ja, sie ist sehr stark. Ja. Ja, und genau, Elrond legt ja den Ring der Macht an, um Galadriel zu heilen. Und auch in den Büchern und im Film gilt Elrond ja als großer Heiler. Bloß hat er da nicht Gil-galads Ring Vilja. Er hat dann Gil-galads Ring Vilja und nicht Nenya. So rum. Und ich finde auch, dass er jetzt sich diesen Ring an den Finger steckt, ist ja auch ein spannender Abschluss für seinen Handlungsbogen, weil es ging ja die ganze Staffel darum, dass er so den Ring misstraut und dass er sagt, dass das sind Dinge, die Ring-Denier. Schlecht sind für uns Elben. Und dass er jetzt, um seine Freundin Galadriel zu retten, seine Freundin, nein, seine Freundin, da ist das für ihn ja eine krasse Sache. Und ich finde, das ist auch dann ein schöner Höhepunkt. Und er hat Vertrauen geschöpft. Man weiß nicht so wirklich, wann. Das lässt wieder Rings of Power einen auf der Strecke. Ja. Keine Ahnung, wann er jetzt zu dieser Entscheidung gekommen ist. Also wahrscheinlich in dem Moment selber, ja, wo er dann gemerkt hat, ich muss sie jetzt retten und dieser Ring könnte mir dabei helfen. Das ist die einzige Möglichkeit. Das ist die einzige Möglichkeit. Aber auch in dieser Szene wieder, ne? Elrond, der hat gerade so eine Schlacht durchgemacht. Seine Haare sitzen wie eine Eins. Wirklich, das ist mir nochmal aufgefallen in dieser, ja, Szene. Der guckt da so verträumt in die Kamera. Das ist drei Wettertaft. Wir haben jetzt eine Parallelmontage und es passieren sehr viele unterschiedliche Dinge. Zum Beispiel räumen Nori und die Starren ihr verwüstetes Lager auf. Poppy teilt mit Nori eine Weisheit von Sedok. Und wir sehen dazu die Beerdigung von Durin dem Dritten. Wir sehen das zerstörte Eregion. Wir sehen, wie das numenorische Schiff, auf dem Isildur sich befindet, lossegelt und er Estrid verlässt. Miriel wird in Numenor in Ketten gelegt. Und wir sehen auch, wie Elendil in der uns schon bekannten Szene aus seiner Vision aus Amenelos in den Westen reitet. Und zuletzt, wie Sauron mit Fëanors Hammer sich für seine Pläne vorbereitet. Viel sehen wir. Viel, viel, das, ja, stimmt. Wo sollen wir als erstes drüber sprechen? Also, ja, ich glaube, das Offensichtlichste, ich weiß nicht, weil das ist dann eine große Parallele wieder zu der Peter Jackson-Trilogie, würde ich jetzt mal behaupten. Eine Montage mit einem Hobbit-Wesen, was einen tiefgründigen Monolog hält. Das kennen wir ja schon aus Die zwei Türme mit Sam, genau, am Ende in Osgiliath. Ja. Und das ist ja auch so ein spannender Midpoint, also so in Die zwei Türme und jetzt auch hier, weil es ist ja erstmal so eine Art Niederlage, die verarbeitet werden muss. Und deswegen fand ich das ganz, jetzt mal im Allgemeinen zu sprechen, außerhalb dieses Nostalgia-Bait wieder so ganz nett gemacht, dass ja hier ganz viele Dinge zusammen abgebunden werden und unter so einem Gefühl, unter einem so subsumierenden Gefühl, also so, ja, vorzeitige, so ein bisschen vorzeitiges Scheitern, also so kapituliert werden. Und insgesamt sagt sie ja, ja, manche Dinge sind für immer verloren, egal wie hart wir kämpfen und wie sehr unsere Herzen sich sehen, wieder zusammenzufinden, weil diese Welt so viel größer ist als jeder von uns. Manchmal sind die Winde, die gegen uns wehen, einfach zu stark. In diesen Zeiten sollen wir die Situation einfach akzeptieren. Was kaputt ist, ist kaputt und kann nicht repariert werden. Alles, was man dann tun kann, ist es, etwas Neues zu erschaffen. Ich finde es ein bisschen krass, dass das so Sadok zu so einem Kind sagt, der gerade seine Eltern verloren hat. Das klingt so ein bisschen wie das Kölsche Grundgesetz. Was fort ist, ist fort. It could be, it could. Und, ja, ja, das stimmt. Ja, das hätte auch mal mit so einem kölschen Akzent vortragen, ja, können. Ich finde, dass wir dann ja in diesem letzten Satz, also zwei Dinge. Erstmal, in dem Zitat wird ja auch dieses Motiv deutlich, was bei Herr der Ringe oder Rings of Power ja auch sehr relevant ist. Also wie unbedeutend der Einzelne ist im Gegensatz zum großen Ganzen, aber auch, dass eben kleine Leute wie jetzt Frodo und Sam Großes erreichen können, und dass man sich für die Allgemeinheit so aufopfern sollte. Also das ist ja doch ganz passend wieder, ja, finde ich, als Zitat. Und dass wir auch im letzten Moment sehen, wie ja Sauron mit Fëanors Hammer etwas Neues erschafft. Und zwar wahrscheinlich den einen Ring. Und das ist ja doch auch eine Art Sneak Peek in die nächste Staffel wahrscheinlich. Die Frage, woher er plötzlich diesen Hammer hat. Müsste er denn nicht außen an dem Türmchen von Celebrimbor liegen? Ich ist ja nochmal dahin zurück. Er befindet sich ja in der Region, das, ja, sieht man ja. Also das ist schon nicht ganz weit hergeholt, finde ich, dass er den da im Schutt findet. So ein Hammer ist ja auch schwierig kaputt zu kriegen. Vor allem, wenn er von Fëanor ist. Ja. Und hier wird ja auch impliziert, dass er dann wahrscheinlich auch benutzt wird, um den einen Ring zu schmieden. Würde passen. Und das finde ich dann auch nicht unwahrscheinlich. Ja. Ist ja ein mächtiger Gegenstand. Ich finde es generell ganz gut. Das ist ja dann auch nochmal so, er verdirbt diesen Gegenstand, der eigentlich geschaffen wurde, um etwas absolut Reines zu erschaffen. Verdirbt er und erschafft damit etwas absolut Böses. Ja, ja. Und es hat in diese Parallelmontage oder so als Höhepunkt ganz gut reingepasst. Aber ist ja auch eine andere Sache noch aufgefallen in der Szene. Als Nori am Anfang dort sitzt, sehen wir nämlich schon den Stab von Gandalf. Den Gond, ja, wie sie ihn auf den Boden wirft am Anfang der Szene. Ja. Und das ist auch ein nettes Detail, wenn man überlegt, dass dann ja Nori diejenige sein wird, die am Ende ihm verhilft zu einem Stab, was ja dann nochmal dieses Motiv ist und diese Hürde, die der Zauberer überkommen musste, um an seinen Namen zu gelangen und auch Tom Bombadils Prüfung zu bestehen, und zwar Nori zu helfen. Und was weiß man eigentlich so richtig über Gandalfs Stab? Dass Gandalf in der Hobbit und die Gefährten einen Holzstab trug, das wissen wir. Die Krone des Stabes schien über ein Mittel zu verfügen, um so Bereiche zu durchleuchten, also ein bisschen wie Lumos bei Harry Potter. Ja. Auch zum Beispiel in Khazad-dûm, in dem Kapitel, kriegen wir das mit aus die Gefährten. Lumos Maximus. Lumos Maximus, genau. Maxima. An der Unterseite. Sorry. I'm so sorry. Nein, alles gut. Ich habe auch überlegt, ob ich das sage. Das klingt so richtig so klugscheißermäßig. An der Unterseite von Gandalfs Stab befand sich auch ein Nagel, den er angeblich durchgeschlagen hatte. Und damit hat er auch immer seine Rune geritzt. Mhm. Zum Beispiel, also den Buchstaben G. in die Tür von Beutels End und auch in einige Steine in Amon Sul. Und in den Filmen hat er auch seine Pfeife oben in dem Stab reingeklemmt. Das ist wie so ein Stanley Cup. Der kann da andauernd so kleine Dinge reinstecken. Ja, das ist ja auch so einer von diesen 50.000 Herr der Ringe Fun Facts, die man über die Jahre alle mitbekommt. Die einem nicht auffallen. Wie geworden sind sich die Zehe gebrochen hat. Und die Arme schienen direkt von Boromir. Ja. Gut. Was habe ich hier noch aufgeschrieben? Das können wir gerne abbinden, diese Szene. Ich finde auch gut, dass sie kein Hollywood-Happy End aus dieser ganzen Eregion-Schlacht gemacht haben, sondern dass es wirklich auch darum geht, dass der Turm einstürzt. Dass die Stadt zerstört ist, dass Sauron irgendwie gewonnen hat, die Elben zwar sich retten können, aber dass das Ganze doch böse ausgeht. Und dass ja dann. Ein Pyrrhus-Sieg. Ein Pyrrhus-Sieg. Okay. Also eigentlich haben die Elben ja gewonnen, weil die konnten die Orks vertreiben, aber der Verlust war so hoch, dass das nicht wirklich ein Sieg war. Bittersweet sozusagen. Ja. Und diese Niederlage haben ja auch mehrere Figuren auf ihre Art und Weise empfunden, und das passt dann ja auch, wenn man jetzt die Parallelmontage analysieren würde. Also Elendil hat ja sozusagen Miriel verloren und seine Heimatstadt Amenelos. Ja. Miriel ist in Ketten, also hat ja wirklich verloren. Theo ist so an einem Punkt, den er sich auch nicht so vorgestellt hatte. Seine Mutter ist tot und befindet sich jetzt in so einer Stadt, wo so die niederen Menschen so dominiert werden. Er ist doch nicht mehr der Lord. Er ist doch nicht mehr der Lord. Für einen kurzen Moment war er das ja anscheinend. Elrond und Gil-galad haben Eregion verloren und Sauron hat aber auch verloren, weil er hat den Elbenring nicht wiederbekommen von Galadriel und dafür einen Hammer gewonnen. Und er hat auch Galadriel nicht zurückgewonnen. Das auch nicht. Ja. Dann kommen wir zur nächsten Szene in Ruhn. Poppy und Nori verabschieden sich vom Fremden. Die Starren bedanken sich bei ihm und nennen ihn Grand Elf, also großer Elb. Außerdem bereiten sie sich auf ihre Wanderung in den Westen von Mittelerde vor. Der Fremde und Nori gehen nun wirklich getrennte Wege. Der Fremde findet seinen Stab und stapft zu einem alten Freund. Ja, ich weiß nicht, wie du das fandst, aber es gab sehr viele blöde Wortwitze in dieser Szene. Zum Beispiel Poppy zu Gandalf: Don't be a stranger now. Ja, das ist klar, das ist eine Anspielung auch für seinen Titel, den er jetzt ja die ganze Zeit schon hatte, von Prime, den er da bekommen hat. Ja. Wir haben ihn ja immer mal Meteormann genannt, mal Gandalf. Und wir hatten recht, Jonas. Wir hatten ja recht. Es war doch so klar. Ja, es war klar. Also allein schon dieses Zitat am Ende der ersten Staffel. Ja, das war ja sehr krasser Hinweis. Ja. Und auch dieses mit der Rune, das hatten wir auch schon irgendwann gesehen in der ersten Staffel. Und auch mit seiner Verbindung mit den Haarfüßen und irgendwie die ganze Performance von Daniel Wayman, finde ich, das erinnert mich auch alles an Gandalf aus der Peter Jackson Trilogie. Also als Mary Mac ihn dann das erste Mal Grand Elf genannt hat, da ist der Groschen final gefallen. Ja. Aus dem Legendarium weiß man, dass Gandalf ein Name ist, der heißt Elb, der Stab oder Stock, also wörtlich Stab-Elb. Wir haben ja auch Gand als Wort schon in Rings of Power schon mal gehört in dem Kontext. Und es war nämlich auch so, dass Gandalf eben oft als Mensch sozusagen interpretiert wurde, obwohl er ja eigentlich ein Maya-Geist ist. Und es war ein verbreiteter Irrglaube, so am Beginn seiner Karriere in Mittelerde, ja, könnte man sagen, dass er nämlich auch oft als Elb verwechselt wurde oder beziehungsweise er als Elb bezeichnet wurde, weil er eben groß war und Magie besessen hat. Und ja, da auch ja Elben im Allgemeinen nicht altern, blieb auch dieser Spitzname bei ihm hängen. Und später gab er ihn auch als seinen Namen an andere weiter, die seine ursprüngliche Bedeutung nicht kannten, weil nämlich in Die zwei Türme im Kapitel Das Fenster zum Westen sagt er nämlich auch: Viele sind meine Namen in vielen Ländern, Mithrandir bei den Elben, Tarkun bei den Zwergen, Olorin war ich in meiner Jugend im Westen, der vergessen ist, im Süden Inkarnus, im Norden Gandalf und in den Osten gehe ich nicht. Da hat er gelogen, weil er nur dieser Bauer war. Liar, liar. Ja. Ich war gerade vor kurzem mal ganz, ganz woanders, weil mir ist gerade was aufgefallen, was diese Wanderung der Starren für die nächste Staffel bedeutet. Weil ich bin ja ein Haarfuß-Hater und nächste Staffel müssten wir eigentlich Haarfüße und Starren zusammen sehen. Und ich meine ja auch, dadurch, dass ja Gandalf sich hier verabschiedet, sehen wir dann ja auch, wie er wahrscheinlich auf die Elben trifft und dann ja doch auch irgendwie ein Player sein wird im Kampf gegen Sauron. Das ist ja schon auch eine krasse Veränderung, eine krasse, ja, Lore. Stimmt, und es muss ja noch irgendwas passieren, Zusatz, mit ihm und dem dunklen Zauberer. Das auch. Das würde dann doch vielleicht wieder dafür sprechen, dass es doch ein blauer Zauberer ist und nicht Saruman, weil eigentlich ist es mit Saruman ja dicke. Bis ins dritte Zeitalter. Das meine ich ja. Das wäre sowas von dumm. Aber Balrog, sind ja Balrog. Das, deine Argumentation schwächelt. Ich merke es schon. Aber die Verabschiedung dann von Inumnori fand ich dann doch auch herzzerreißend. Also die Dynamik der beiden ist ja auch besser geworden, seitdem er sprechen kann. Ja. Und das, über die Staffel hinweg, die haben ja viel zusammen durchgemacht. Und ich habe auch erwartet, dass sie sich umarmen zum Abschied. Bisschen schade. Ja. Aber ansonsten bin ich gespannt tatsächlich, wie Was da jetzt passiert mit ihm. Auf jeden Fall bin ich auch sehr gespannt. Sollen wir dann weiter bei ihm bleiben, aber übergehen zu einem anderen bekannten, illustren Mann? Ist es ein Mann? Tom trifft den Fremden in seiner Hütte und dieser realisiert, dass das alles Toms Plan war. Der Fremde sollte den Haarfüßen helfen, der findet seinen Namen heraus und die beiden singen, bis der Arzt kommt. Ein neues Sternbild erscheint im Himmel, welches der dunkle Zauberer beobachtet. Jonas, mal coole Gegenstände in The Rings of Power. Kannst du es dir schon denken? Das müsste eigentlich wie aus der Pistole geschossen kommen. Das Igel-Ding. Ja, die Igel-Teekanne. Ja, die Igel, war cool. Die Igel-Teekanne waren sehr süß. Das würde ich gerne als Merchandising haben. Dieses Instrumental von diesem Tom Bombadil-Motiv, boah, das slappt so hart. Das war am Anfang dieser Szene und ich war so, ach, dieser Song, der ist ja sowieso eines der Highlights aus der Staffel. Oh, Tom Bombadil. Mhm. Hört euch nicht an. Hört euch wirklich nicht an. Hört euch an. Kommt auf die dunkle Seite. Als Tom dann auch zu ihm sagt, ein Zauberer findet nicht seinen Stab, er findet ihn, so wie seinen Namen. Das erinnert natürlich an Gandalfs berühmtes Zitat, ein Zauberer kommt nie zu spät und auch nicht zu früh. Er kommt genau dann, wann er es will. Mhm. Da hat sich auch Gandalf dann anscheinend die Satzstruktur bei ihm abgeguckt. Das ist wieder sowas, Rings of Power, will da die ganze Zeit Referenzen mit einbauen. Ich habe mir überlegt, wie lustig das wäre, wenn Gandalf die ganze Zeit nur noch in so dieser Satzform reden würde. Alternativen wären auch noch, ein Zauberer lässt nicht jeden passieren, vor allem nicht Balrogs in Moria. Oder ein Zauberer hasst niemanden außer Pippin. Naja. Ja, dann kommt es endlich dazu, wir haben es jetzt schon alle gedacht, der Fremde realisiert dann, wie er heißt, und zwar Gandalf. Ja. Wie fühlst du dich denn jetzt damit, Jonas? Nicht überrascht. Nicht überrascht, aber. Oder meinst du generell mit der Szene? Ja, nee, auch, dass er jetzt Gandalf ist, also so ein bisschen. Hast du dich gefreut? War die Szene für dich schön? Weil man da auch bestätigt wurde in seiner Theorie? Oder? Ja, schon so ein bisschen. Also, ich war jetzt nicht so groß überrascht, aber es ist einfach jetzt mal gut zu wissen, okay, es ist Gandalf und jetzt weiß man so ungefähr, in welche Richtung es gehen wird. Ist natürlich ein bisschen schade, dass es nicht ein blauer Zauberer war, weil die einfach noch so, über die ist ja so wenig bekannt, es wäre mal spannend gewesen, die zu erforschen in der Serie. Aber damit müssen wir jetzt eben leben. Und ja, alle Zeichen standen ja auf Gandalf, deshalb. Ich habe dann eher so meine Probleme mit dem, was danach passiert, aber dazu kommen wir gleich. Ich finde, die Hinweise waren ja, also alle haben darauf hingewiesen, also alle zeigten auf Gandalf und dann wäre es jetzt fast lächerlich gewesen in der Serie, das nicht zu schreiben, dass es Gandalf ist, meiner Meinung nach. Und ich finde auch, wie so von einem Kommentar, da, was wir vorgelesen haben, in der letzten Folge schon hervorgehoben, es ist ja auch sinnvoll, dass Gandalf dann schon früh auf die Haarfüße trifft, damit seine Liebe für Hobbits erklärt ist und dass er auch seine Story in Mittelerde mit Tom Bombadil anfängt und auch endet. Und er hat ja auch so diese liebevolle Art. Aber ich finde, wenn er jetzt hier nochmal schon auf so einem dunklen Zauberer trifft im zweiten Zeitalter, lässt das Ganze mit Saruman, finde ich, ein bisschen obsolet werden, weil er dann dadurch ja auch weiß, dass so Zauberer so von Sauron so auf die dunkle Seite gezogen werden können und sowas. Mhm. Und ich finde, für das Zeitalter wäre es eben wesentlich spannender gewesen, wenn es auch ein blauer Zauberer gewesen wäre. Also da bin ich ganz bei dir. Ich freue mich schon auf den Moment in 2 Jahren gesehen, ja? Nee. I am Saruman. Ich werde da nicht sitzen. Jonas, ich werde dir dann absagen. Aber generell würde ich auch sagen, ich hatte ein bisschen Stockholm-Syndrom, aber so diese Szene mit Tom Bombadil, ach, irgendwie fand ich das dann so voll süß. Echt? Weil ich fand's, mich hat's richtig genervt. Dich hat's genervt, ja, okay, weil ich mag den Song ja von Tom Bombadil und ich fand das ganz so symbolisch oder das hatte für mich so ein Gewicht, dass er dann sagt, now let the song begin. Ich fand, es war dann so eine nette Rückkopplung zu dem Song, dem Text, den wir ja schon kennen. Mhm. Und dadurch, dass ja Gandalf jetzt seine Bestimmung gefunden hat, als seinen Namen zu finden und seinen Stab, dass er jetzt dann sagt, jetzt beginnt das Lied von Gandalf, was ja auch wieder eine Art, also zu Tolkien passt, weil er ja auch Musik bei ihm ja so eine Bedeutung hat und ja auch die Ainur die Welt erschaffen haben per Musik und dass ja jede Figur irgendwie ihre eigene Melodie hat. Und ich fand es dann schön. Ich kann das auch 100% nachvollziehen. Es ist halt so 100% Tolkien, wenn Figuren singen. Und ich finde den Song an sich ja auch nicht schlecht. Aber es war so ein bisschen, es hat sich so angefühlt, als ob die unbedingt halt in diese Richtung die Figuren drängen wollen, dass sie jetzt zusammen singen. So, die hatten den Plan, ey, lass mal Gandalf und Gandalf und Tom zusammen singen. Wie kriegen wir das? Na, das müssen wir irgendwie jetzt hinbekommen. Also es hat sich so für mich so ein bisschen unnatürlich angefühlt. Also ich fand den Dialog so ein bisschen wie, warum liegt hier Stroh rum? Warum hast du einen Stab? Ja, lass doch zusammen singen. Ich liebe diese Referenz. Ich verstehe, dass man das draufgedrückt findet. Für mich war das dann dieser Selling Point von wegen Musik bei Tolkien. Dass das dann auch mit den beiden einfach gut passt, weil die jetzt so befreundet sind und sich freuen. Das war so ein schöner Moment, der nochmal so Pathos hatte. Ich glaube, wenn halt diese ganzen 15.000 Anspielungen auf die Trilogie jetzt davor nicht gewesen wären, hätte ich, glaube ich, mit der Szene jetzt auch noch sie nicht so Frieden schließen können. Hätte ich Frieden schließen können, aber es hat halt so auf diesem Nostalgie-Konto, das war halt bei mir schon so komplett voll. Okay. Ja, ich war mir auch nicht sicher, ob es bei mir auch das war, dass ich mir so lange jetzt schon die beiden angeguckt habe und auch eben den Fremden und dann auch leichte Genugtuung hatte, dass er jetzt Gandalf ist und wir irgendwie recht hatten, oder war ich in dem Moment so, ach schön. Ja. Und für mich war das eher ein guter Abschluss für die Folge, wenn ich, ob du mir da zustimmen würdest, weil jetzt alles, was danach kommt, ist für mich nur dran bleiben für die nächste Staffel. Also es hat keinen wirklichen Zweck, es ist kein wirklicher Abschluss. Das wäre ein guter Abschluss. Das wäre wirklich ein schöner Moment gewesen, um auf so einer doch einer hohen Note, also man hatte erst diese Parallelmontage, wo man sieht, viele Leute haben irgendwie Dinge verloren, Dinge haben nicht geklappt. Und jetzt nochmal zu sagen, aber es gibt noch Hoffnung. Gandalf ist am Start. Lass uns mal zur nächsten Szene kommen. Ja. Weil ganz ehrlich, die hat mich auch wieder wütend gemacht. Mhm. Und zwar in Khazad Dûm berichtet Navi von dem Fall von Eregion. Durin bietet seine Hilfe an. Dies erinnert ihn, dass aufgrund des Todes seines Vaters seine Erbfolge angefochten werden kann und die anderen Zwergenreiche auf die Abmachung mit seinem Vater bauen und Rückzahlungen fordern. Ich weiß auch nicht, was ich dazu sagen soll. Ich weiß auch nicht, was ich dazu sagen soll. Also, ne, dieser Fall von Eregion wurde wieder so schnell abgefrühstückt. Gegen Ende der Staffel drücken die dermaßen aufs Gaspedal. Also, in den letzten 10 Minuten passieren so viele Dinge. Und warum wird jetzt in den letzten Zügen der Folge plötzlich so ein künstlicher Spannungsaufbau unelegant erzählt und in ungelenke Dialoge reingepresst? Ach, übrigens, die Zwergenherre wollen. Sorry, die Zwergenherre wollen ihre Ringe und ja, du hast einen Bruder und eigentlich mögen den alle viel lieber als dich. Das ist so dumm. Ich finde, das ist Quatsch, das ist scheiße. So, das ist so Quatsch. Ich finde, das ist so richtig so, wir machen hier so ein House of the Dragon, so Thronerbenstreit. Ja. In so bei den Zwergen, was ja lore-technisch auch ziemlich dumm ist, weil. Also ich finde, bei den Langbärten ist es ja sowieso so, es gibt Durin und in dem Legendarium ist es so, dass so Durin wieder erweckt wird und dass das ja sozusagen eine Reinkarnation passiert. Deswegen war es ja auch leicht schwierig, schon zwei Durins zur selben Zeit zu zeigen, aber dann jetzt so zu sagen, dass es einen Bruder gibt, der vielleicht Bob heißt oder so und der dann von den Zwergen mehr akzeptiert wird als literally Durin der Vierte. Weißt du, was das ist? Das ist Telenovela. Ja. Aber keine gute Telenovela. Ich hab keinen Bock, mir das anzuschauen nächste Staffel. Nee. Wie dann das so gesagt wird. Das ist so ein Quark. Ich bin so ein krasser Typ hier und Lisa steht eigentlich auf mich und ich will jetzt deinen Thron und das wird ja auch null gezeigt. Also das kann mir niemand jetzt bei Rings of Power erzählen, dass das von Anfang an der Plan war. Sie wollten nur irgend noch was reinwerfen, damit es spannender bleibt. Ja, dass man bei der nächsten Staffel auch einschaltet, weil der Balrog ist jetzt erstmal Geschichte und eigentlich ist alles gut, aber irgendwas fehlt. Irgendwas Das kann ja jetzt auch nicht alles so geschmiert laufen für Durin. Ja. Der Bruder übrigens, den wir nie erwähnt haben. Ja. Und Durin war die ganze Zeit schon der legitimierte Nachfolger und hat auch noch mal hier diesen Halsdings da bekommen. Voll, diese Krause. Und sein Vater hat doch auf dem Sterbebett noch gesagt, du bist es. Ja, und wir haben auch nie mitbekommen, so, dass die Zwerge Durin hassen. Nee. Außer halt, dass sie ihn mal auf die Fresse geben haben anscheinend. Ja. Aber da war halt auch kein Prinz mehr. Nee, genau. Aber das ist so voll aus dem Nichts. Das fand ich auch so scheiße. Und im Gegensatz zu der wirklich stabilen Tom Bombadil-Gandalf-Szene davor, da war ich dann hier wieder so, das hättet ihr auch wirklich weglassen können. Die Trauerszene hätte mir gereicht. Das reicht doch erstmal so als Abschluss. Ja, genau. Ich finde, ich bin nicht gespannt. Ich habe eigentlich wirklich nur keinen Bock. Das ist der Zwergenhandlungsstrang. Ja, und das war so unser Highlight in der ersten Staffel. Das stimmt. Naja, kommen wir zu einem weiteren Highlight, nämlich der wirklichen Endszene in Bruchtal. Galadriel erwacht an einem sicheren Ort und Elrond gibt ihr den Ring zurück. Gil-galad berichtet, dass die Elben jetzt zwei Optionen haben. Sauron anzugreifen, der Eriador verwüstet oder sich zurückziehen und eine Verteidigung aufbauen. Galadriel erinnert sich währenddessen an eine Weisheit von Celebrimbor. Gil-galad hebt das Schwert und die restlichen Elben jubeln. Wenn die letzten zwei Szenen rausgeschnitten hätten, dann hätte ich diese Folge viel besser gefunden. Ich finde auch. Die beiden Szenen haben das Finale richtig kaputt gemacht für mich. Ja, ich fand auch. Weil die letzten paar Szenen haben einen noch so ein Klosebalg, so negatives Stimmung verbreitet. Erstmal, lass uns nochmal Step für Step vorgehen. Elrond und Galadriel sind ja anscheinend jetzt nicht ein Liebespaar. Zumindest wirkt es jetzt erstmal nicht so auf dem ersten Aufeinandertreffen. Also die schlecken sich jetzt nicht direkt ab. Robert Aramayo, der Schauspieler von Elrond, hat ja auch in einem Interview sich geäußert, dass er das nicht als Liebesszene interpretiert hat. Und das haben ja auch viele in unseren Kommentaren nochmal geschrieben, dass sie das auch nicht so sahen, dass das jetzt per se heißen warum muss, dass die... Warum nicht auf die Stirn? Ja, voll. Wäre kann einfach man gewesen. Sich fragen. Ist vielleicht auch ein bisschen Ragebait von Rings of Power, dass man dann darüber spricht. Aber ja, ich küsse auch alle meine platonischen Freunde auf den Mund. Ich habe mich natürlich auch mega gefreut, dass dieses Zitat mit Licht und Dunkelheit von Celebrimbor nochmal Verwendung gefunden hat. Ich fand das so lustig, weil wir haben in der letzten Folge, wir haben das beide gesagt, wie scheiße das Zitat ist, und dass das hier jetzt nochmal in der letzten Szene als richtig so Double die Down. Message, ja, das weiß ich nicht. Aber ich fand's toll, der Windhund aus der Region hat überlebt. Hast du es gesehen im Hintergrund? Ja. Da habe ich mich gefreut. Der hat nicht so ein Good Hair Day. Der ist ein bisschen durch den Wind. Aber noch zwei Dinge. Galadriel trägt ja ein weißes Kleid und sie strahlt förmlich und hat also durch ihre Heilung für mich diese letztendliche Verwandlung durchgemacht zu Lady Galadriel, wie wir sie ja auch aus der Peter Jackson-Trilogie kennen. Und ihr Outfit erinnert ja auch an Galadriel von Lothlorien. Also. Coole, sexy, neue Outfits. Okay. Kannst du machen. Ja. Können wir in Mittelerde. Präsentiert von Jonas Ressel und Xenia Popescu. finde ich ganz nett, dass da jetzt auch ihr Charakter wirklich da ankommt, wo ihn viele erwartet haben, ja auch in der ersten Staffel, was ja viele kritisiert haben. Und der Lobesgesang auf Galadriels Figur, das haben wir auch schon oft gesagt, dass das ein Positivpunkt war in der zweiten Staffel. Und ähnlich wie bei Celebrimbo hat sie hier dann doch auch einen ganz netten Moment am Ende. Weil es ist ja auch so, dass es wahrscheinlich so ist, dass sie sich jetzt im Bruchtal befinden. Das ist zumindest meine Theorie. Elrond sagt ja, sie sind in einem Zufluchtsort, der beschützt wird von den Ringen. Und das Ganze sieht ja auch aus wie Bruchtal. Und in den Büchern ist es auch so, dass Elrond die verbliebenen Elben von der Region zusammengetrommelt hat und dann in den Norden sich zurückgezogen haben, und zwar nach Imladris, also Bruchtal. Ja, ich finde es halt nur wieder schade, dass das so in der Zwischenzeit passiert und dass das einfach jetzt gegeben ist. Wir sind jetzt in Bruchtal, weil wir müssen da hinkommen, aber der Weg dahin, so, woher wissen die, dass das das gibt? Wie kommen die da alle hin? Das wird halt wieder komplett außen vor gelassen und einfach noch so in die allerletzte Szene reingedrängt. Und ich habe mir auch so gefragt, Galadriel reagiert null darauf, dass Elrond lebt. Ja. Weil eigentlich hätte ich sie eher gedacht, dass er tot ist. Also wenn man nach dem geht, was ich gerade vorhin gemeint habe, mit dieser Implikation, dass Arda den Ring hat. Warum fragt sie auch nicht, was aus Celebrimbo geworden ist? Weil die weiß ja auch nicht, dass er gestorben ist. Das wird alles nicht erwähnt. Also es ist so dieses, ja, wir haben jetzt diese Szene und wir haben nicht mehr so viel Zeit. Deswegen lass uns dann einfach zeigen, wie da alle rumstehen und jubeln. Nee, und dann, ich finde, der absolute Höhepunkt, der ist einfach von Gil-galad. Er sagt, Saurons Armeen machen Eriador unsicher. So, warum zeigt ihr uns das nicht? Und vor allem wird vorher erzählt, dass die Zwerge die Orks besiegt haben. Und in der letzten Folge haben wir uns drüber ausgelassen, dass man nie so richtig weiß, wie groß ist diese Ork-Armee. Das ist alles so schwammig. Ja, man hat überhaupt gar kein Gefühl dafür, was gerade passiert. Gar keine so bildliche Darstellung auch. Das wird jetzt nur von ihm erzählt und sie zeigen uns das nicht. Das ist scheiße. Und wie viel krasser, das war wirklich richtig scheiße. Ich finde, die toppen sich immer noch mal selber in ihrer Dummheit, finde ich. Also das dann auch nicht abzubilden. Sorry, okay, jetzt bin ich vielleicht ein bisschen drastisch. Die toppen sich selbst in ihrer Dummheit. Aber in dem Moment dachte ich mir auch wirklich wieder so, wie viel gewaltiger wäre es gewesen zu zeigen, Sauron verwüstet Eriador, das könnten die letzten paar Szenen sein. Und dann zeigt man, wie dann irgendwie diese Entscheidung. Also mach doch die Folge 5 Minuten länger. Und was auch dazu kommt, so, ne, es steht jetzt zur Debatte, soll man die angreifen, soll man sich verteidigen, obwohl lang und breit erzählt wurde, dass die Elben die Schlacht verloren haben und man auch überhaupt kein Gefühl hat, so, gibt es überhaupt noch eine Armee von Eregion, gibt es noch eine Armee von Lindon? Ist jetzt überhaupt eine Möglichkeit anzugreifen? Ich bin wirklich gerade so, da die Leute da, die da rumstehen, das sind doch alles normale Elben, das sind ja keine Krieger. Also so gefühlt der Einzige, der noch da ist, andere. Das sind Randos. Ja, das sind mega die Randos. Und nochmal, wir haben ja auch gar keine Gefühle gegenüber diesen Leuten. Das sind ja alles jetzt Personen, die da rumstehen, das sind so Extras. Ich finde, das siehst du auch so ein bisschen. Ja. Für die Jugend! Ich habe auch gesagt, wie schlecht kann man jubeln? Also das habe ich mir auch aufgeschrieben, weil ich wirklich auch war. Ich habe auch mich kurz gefragt, ist das jetzt so zu kritisch, dass ich so denke, das Jubeln, das sieht kacke aus? Nee, es kommt ja alles zusammen. Ja. Ich finde, das ist einfach so die Kirsche auf der Torte. Also wie gesagt, hätte man die letzten zwei Szenen rausgeschnitten, ich glaube, ich wäre da auch begeisterter gewesen. Ich habe auch gesagt, ich mochte die Szene mit Tom Bombadil und Gandalf. Für mich waren diese beiden letzten Folgen eher so eine Art Trailer zur nächsten Staffel, die dann nicht ganz durchdacht sind oder dann auch wirklich Sachen öffnen, so Büchsen öffnen, auf die man gar keine Lust hat, wie das mit den Zwergen und diesem du hast einen Bruder, Durin, oder jetzt, oh, wir sind plötzlich in Bruchtal, einfach damit man nochmal Bruchtal andeuten kann für Fans und damit man weiß, ah, cool, und jetzt gibt's einen Ort, den ich dann beim Aufbauen, also so diese Elbenstadt, wie die dann aussehen wird in der dritten Staffel, dass dann Leute dranbleiben einfach. Ja. Gut, hast du noch was zur Szene oder sollen wir? Meine Worte. Ey, schreibt mal in die Kommentare, was ihr dazu sagt. Ich bin echt mal super gespannt, ob wir wieder die Einzigen sind, die so denken. Und sagt auch mal, was ihr findet zu dieser ganzen Gandalf-Reveal, weil das ist ja schon das Größte jetzt nochmal in der Folge gewesen. Und ich habe da schon einige Erfahrungsberichte im Internet gesehen. Und was ihr zu den letzten zwei Szenen denkt, dass ihr auch so, ob das für euch auch so war, dass das so aus dem Nichts kam alles. Und genau, so die Gesamtkritik und Ausblick auf die dritte Staffel, das machen wir eben im Podcast am Freitag. Und ich würde einfach mal kurz jetzt was dazu sagen. Ich fand, die Schauwerte waren in der Folge wieder richtig gut. Es gab diese epischen Momente mit dem Kampf des Balrogs. Ich fand, die Effekte waren auch on fleek. Und Annatar und Celebrimbors letzte gemeinsame Szene ist von vorne bis hinten großartig. So Sauron als verletzlich darzustellen, war eine tolle Entscheidung der Showrunner. Und von den Figuren ist mir vor allem Theo ans Herz gewachsen. Ich finde es nur ein bisschen schade, wie wenig er dann inzwischen vorkommt. Ja, negativ fand ich so das ganze Writing in der Folge. Das hat für mich einen neuen Tiefpunkt erreicht. Es passieren einerseits so viele wichtige Dinge offscreen, die einfach so als gegeben hingenommen werden. Und das hat in der Folge so einen neuen Höhepunkt für mich erreicht in der ganzen Staffel, weil es ja auch das Finale ist. Und ich finde, das Ende ist immer mit das Wichtigste in der Geschichte. Und gerade die letzte Folge, da muss dann alles stimmen. Und ich habe das Gefühl, dass den Writern so ein bisschen das Gespür für fehlt, was Figuren in bestimmten Momenten wissen und was nicht. Also ganz hatte ich so oft das Gefühl, ne, mit Galadriel, eigentlich müsst ihr doch jetzt gerade wissen, dass Elrond tot ist. Oder was denkt ihr jetzt gerade von Celebrimbor, dass er gestorben ist für sie? Weil er sich quasi auch, sie wollte sich ja opfern, ja. Und er hat dann eingesprungen. Das ist schon sehr essentiell auch was für ja. So und irgendwie habe ich das Gefühl, es wird halt nur die Handlung nach vorne gepeitscht, dass man auf diese Plotpoints kommt. Aber die sind dann auch teilweise gut inszeniert, aber wie es dazu kommt und wie das alles etabliert wird, das ist halt in den meisten Fällen unbefriedigend. Ich will jetzt Du bist aus? Ja. Ich mach dich wieder an. Nein, ich will die Storyline von Annatar und Celebrimbor ausklammern. Ach, Dankeschön. Aus. ich würde der Folge aber 5 von 10 Punkten geben. Okay. Gerade wegen dem Ende. Die letzten 2 Szenen, wenn die weg gewesen wären, wäre es für mich eher so eine 6 von 10, vielleicht Eindruck, so eine 7 von 10. Der bleibt. Okay, ja, verstehe ich voll. Ich stimme dir da bei den meisten zu. Ich habe auch kleine Überraschungen gehabt, positive, wie Glückstod, die mich emotional gekriegt haben. Aber auch der Kampf zwischen Galadriel und Sauron fand ich ganz gut gelöst. Und auch inszenatorisch ist mir die Folge auch wirklich nochmal rausgestochen, weil wir haben ja auch kritisiert, dass die Schlacht underwhelming war. Und hier hat man nochmal gezeigt, dass man visuell Dinge auch gut umsetzen kann, wenn man sie dann zeigt. Und das finale Face-Off zwischen Sauron und Celebrimbor geht für mich schon so ein bisschen auch in so Herr der Ringe-Geschichte ein. Und das muss man ja auch erstmal schaffen. Und das für mich war auch das Beste aus Staffel 2. Und wenn man in ferner Zukunft irgendwann sich nochmal Rings of Power anschauen will, dann würde ich immer sagen, guck dir einfach nur diese YouTube-Szenen von Celebrimbor und Sauron an. Und ja, bei den Minuspunkten, du hast schon alles gesagt, es gibt null Gefühl und dann auch null Logik in vielerlei Punkten, also in vielen Momenten auch Dinge, die ausgelassen werden, die einfach wichtig sind, um zu verstehen, wie groß ist die Gefahr und wie groß ist der Verlust von Dingen. Und dann, wenn du das halt nicht fühlst, dann bist du null involviert in die einzelnen Sequenzen. Ja. Und hast dann auch das Gefühl, du guckst dir immer nur diese 3 Figuren an, Aron, Dicke, Galad und Elrond, wie die halt von A nach B laufen. Und ja, die Welt ist nicht reich und fühlt sich echt an. Und es gab auch Dinge, die einfach nur scheiße waren, wie so die Pelagius-Szenen und dieses Liebesdreieck zwischen Estrid, Hagen und Isildur. Da haben wir auch null drüber geredet, wie das so auch, wie Hagen gar nicht reagiert, dass so Estrid auch mit Isildur durchrennen will. Da gibt es diese eine Szene, wo er so hinzukommt und so einfach da so steht. Der macht gar nichts. Also es ist wirklich so Estrid, seine Verlobte, war kurz davor, mit so einem anderen durchzubrennen und er ist so, ja. Ja. Wie stehe ich hier? Komm, gib mir dein Pfötchen hier. Ja, komm wieder zurück in mein Haus, was ich dir gebaut habe. Ja, und deswegen wäre ich auch bei 6 von 10 Punkten. Hätte ich fast vergessen, meine Punktzahl zu sagen. Ja. Ich bin da auch immer wieder in derselben Area unterwegs. Das hat sich bei mir in den letzten paar Folgen auch nicht sehr geändert. Ja, Xenia, es hat mir wieder sehr viel Spaß gemacht, über die Serie zu fachsimpeln. Und es wird jetzt wahrscheinlich wieder 2 Jahre gehen, bis die nächste Staffel rauskommt. Und da werden wir bestimmt auch wieder drüber sprechen. Ich finde es ein bisschen schade. Es hat doch immer wieder Spaß gemacht. Ja, aber es kommt ja wieder. Und dann alles weitere besprechen wir am Freitag im Podcast, würde ich sagen. Da freue ich mich auch drauf. Ich glaube, es wird nochmal lustig. Ich bin auch gespannt. Und bis dahin. Tschüss. Bye bye. Cinema Strikes Back wird von der Schattenwolf GmbH in Köln im Auftrag von Funk produziert. Hosts der Folge: Xenia Popescu, Jonas Ressel. Redaktion: Xenia Popescu, Jonas Ressel. Aufnahme: Lea Schimpf. Schnitt: Jonas Ressel. Das war ein Podcast von Funk.